Herzlich willkommen zum sylphmedia.de Podcast. Hallo. Ja, da sind wir wieder. Lang ist her. Sehr lang. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann die letzte Sendung war. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich weiß gar nicht, welche Ausgabe wir haben. Hallo Holger. Hallo ja. Welt. Das bin ich. Die Welt oder der Holger? Der Holger. Warte mal, ich guck mal eben nach, welche Sendung. Oder der Maxi-König. Du bist der Maxi-König. Ich habe gerade ein Bild von dir gesehen. Ja. Mit Krone. Mit Krone. Dein Königreich ist? Meine Arbeit. Deine Arbeit ist dein Königreich. Mein Arbeitsplatz. Das ist schön. So, ich schau mal eben nach. Also wir haben jetzt gerade, welchen Monat? September. Wir sind mitten im September. Aber mitten, nee, schon kurz vor Ende. Eigentlich der 23. Und ich gucke mal, die wievielte Ausgabe wir haben. Eigentlich hätten wir es ganz anders aufziehen müssen. Ja. Ich hätte sagen müssen, Entschuldigung, ja. Wer sind Sie? Kennst du mich nicht mehr? Och Mensch, Holger, lange nicht gesehen. Aber mir Taschen geht's? Schenken. Wie geht's Fremde denn? Menschen schenken mir Taschen. Folge 19 haben wir. Ja, da war ich ja nah dran. Die letzte Folge war nämlich Mann gegen Wildnis. Genau, Man vs. Wild. Da ist es wieder. Richtig. Und die ist gewesen, oh Gott, oh ja. Gott, oh Gott. Ja. Im Juli, war's? Ende Juli. Mann, Mann, Mann. Das haben die Leute nur die ganze Zeit ohne uns gemacht. Den ganzen Monat übersprungen. Zwei fast. Wir haben jetzt Ende September. Na, wenn du sagst Ende Juli? Ja, ja. Ach so, okay, ja, gut. Ah, richtig, ja. Ja. Ja. Ja, schön, dich wiederzusehen, Holger. Genau. Oh, wir müssen noch gleich mal die Uhr umdrehen. Genau. Holger dreht mal unser Stundenglas um. Halbstunden. Halbstundenglas, genau. Oh, das war der Musikantenknopf. damit wir nicht über unsere halbe Stunde Sendezeit kommen, oder was? Genau. Warum machen wir das eigentlich mit der Uhr? Das war deine Idee. Und ich hab's jetzt fürs Fort. Lass es uns einfach als Ritual weiterführen, egal ob du was bringt oder nicht. Genau. Naja, damit wir so ungefähr die Zeit im Überblick haben. Aber deine Technik verrät dir doch auch, wie weit wir sind. Genau. So, Es sei denn, die Batterie ist alle. Aber dafür habe ich gesorgt. Ich habe nämlich vorher gefragt, ob die Batterie ist. Ich dachte jetzt, du sagst, oh, ich habe Batterie mitgebracht. Nee, habe ich leider nicht. Dann muss ich hier und offiziell jetzt eine Neuigkeit verkünden. Wir haben Strom aus der Steckdose für das Gerät. Ich werd verrückt. Ja, also unser Aufnahmerekorder ist jetzt mit Strom versorgt. Ja, ja. Ich habe bei Thomann eingekauft. Ja. Genau. Was hast du noch so gekauft? Ich sehe eine neue Gitarre. Nein, die ist nicht gekauft. Okay. Ach so. Neue Gitarre. Schneller Themenübersprung. Ja, nee, wir hatten ja kein Thema. Zusammenfassung erstmal. Neue Gitarre. Wenn wir sie jetzt schon angesprochen haben, kann ich dir auch sagen, wo sie herkommt. Ja. Die habe ich. Ich war jemanden besuchen. Hm? Und da stand die. Ja. Und da hat er gesagt, die kannst du haben. Ich sehe es an deinen Augen, so willst du sie haben. Nein, du hast das nicht gesagt. Ja, und habe ich gesagt, na gut, wir machen es jetzt erstmal als Dauerleihgabe, so quasi erstmal auf Probe. Ja, aber wenn du sie kaputt gespielt hast, dann kriegt er sie wieder. Nee, ich habe jetzt mal, das war total spannend, ich habe versucht rauszufinden, was das für eine Gitarre ist. Ja, ja. Und habe recherchiert im Internet, Fotos geguckt und so und habe halt nur den Anhaltspunkt gehabt. Prost erstmal. Prost, der da wäre. Dass er aus der DDR ist. Ja, das passt. Weinglas mit Plasteflasche. Toll. Plastebier. Ich habe nur den Anhaltspunkt gehabt, dass er aus der DDR ist und habe halt gesucht und gesucht und bin tatsächlich fündig geworden. Ich habe nicht genau das Modell gefunden, was jetzt hier steht, aber es ist eine... Warum hast du ihn nicht einfach gefragt? Musima. Ja, das wusste der auch nicht. Der hat die gebraucht gekauft. Ja. Ach so, na denn. Genau, ja. Also die Gitarre ist ungefähr 30 Jahre, könnte sie durchaus sein. Gut. Hervorragend. Also die hat ihre Ecken und Kanten, aber die muss halt so ein altes Instrument auch haben. Und Sie sieht einfach schick aus. Sieht einfach schick aus. Nee, das ist nicht mal. Also die ist wirklich sehr hochwertig gebaut. Okay. Aber wenn wir was konnten, dann war es Gitarrenbau. Also ich denke, ja, das haben sie nicht schlecht gekonnt. Ja. Also ich denke, in der DDR wurden ja viele gute Sachen hergestellt. Eine gute Sache, Kieze, die du ja leider nicht mehr mitbekommen hast, als wir auf der Party gewesen sind, war die das Kekse. Kajak. Ach so, ja. Und die Kekse. Welche Marien Kekse? Marie? Diese Schokokekse. Marien hat Kekse mitgebracht? Ja. Wann? Auf der Neubox-Sachsparty. Das darf ich jetzt gar nicht sagen. Aber... Wieso? Das ist ja kein... Jeder hat ja irgendwann mal Geburtstag. Ja. Ist richtig. Aber es war ja nicht ausschließlich meine Geburtstagsfeier. Ja. Es war ja auch so Sommerfest. Ja. Weißt du, wenn ich meinen Geburtstag feiere, dann machen wir gleich ein Fest draus. Aber cool. Nee, aber was für Kekse? DDR-Kekse? Ja. Was für Kekse hatte sie Kekse mitgebracht? Enrico hatte die mal gekauft und Marie meinte, glaube ich, irgendwie, die sind aus dem Osten. Wann oh, die standen gab's? Die auf dem Tisch? Habe ich die, sind die an mir vorbeigegangen? Ziemlich am Anfang, glaube ich, noch. Auch bevor der Grill an war. Und was macht diese DDR-Kekse aus? Also, dass die lecker sind. Wie heißen denn die? Ich weiß es jetzt nicht. Da musst du ja nochmal fragen. Habe ich okay. gar nicht gar die Kekse zum Grillen mitgebracht? Aus einem bestimmten Grund. Ja. Weil sie nur diese Kekse dann essen kann, oder was? Nein. Ne? Den darf ich jetzt hier nicht sagen. Achso, weil sie gerne Süßes essen wollte. Genau, richtig. Ja, okay. Und dann isst sie diese DDR-Schokokekse. Ja. Wie sehen die aus? Wie so eine Leibniz-Kekse. Hansa-Kekse? Ich weiß ja nicht, guck nach. Wenn ich die Verpackung sehe oder die Kekse, dann erkenne ich sie. Oh, ansonsten sowas im Stehreif, weiß ich jetzt nicht. Also wie gesagt, wenn ich... Rote Verpackung? Hansa-Kekse. Kekse. Kennt ihr noch diese Frufos? Frufos? Nee. So ein Erdbeerjoghurtbecher, sah aus wie ein UFO in der Mitte. Hier, so oder was? Hansa? Ja, das sind die doch, glaube ich. Hansa-Kekse? Und guckst du nicht bei Google Bilder? Sind die das? Ah, ist ja auch wurscht, wenn wir ja keine Keks-Sendung machen. Wir empfehlen jetzt Kekse. Pro Sendung ein. Siehst du, und in den Staaten, nee, ich glaube, das waren da nicht, aber. Die Oreos. Die jetzt immer in der Werbung kommen? Gibt's die auch? Also, die waren damals schon, ja, Oreos. Schwarze Kekse mit Milchcreme. Genau. Und zwar, ja, kennst genau. du das Lied Americanos von, Don't talk Americano. Nee, Americanos, das ist aus den 80ern irgendwann. Wie hieß er denn? Der Typ, der auch, ja, wie hieß denn der? Sonst fange ich an zu singen. Der auch, ja. Wer hat Americanos? Premiere. Was? Nee, Americanos. Wer hat uns gesungen? Der hat auch eine Band gehabt. Americanos. Wieso fast jeder, oder? Frankie Goes to Hollywood. Wie hieß der? Frankie Goes to Hollywood. Holly Johnson, Americanos. Ich kann es mal kurz anspielen. Ich bin Holly. Und zwar, da singen die nämlich auch schon von Oreos. Ja. Und da wusste ich immer nichts mit anzufangen. Kekse. Bei MyVideo kann man Americanos. Das ist GEMA-Inhalt, oder? Ja, ja, aber... Also ich weiß nicht, was denn lieber ist, dass ich es jetzt hier schräg singe oder das war kurz eine halbe Sekunde reinhören, damit Leute wissen, was sie kaufen wollen. Bei iTunes gibt es, ja, wollte ich gerade sagen, bei iTunes gibt es auch mal diese 30-Sekunden-Vorschau. Ach so, na, dann machen wir es doch über iTunes. Genau, also gut, Marin hatte Kekse bei, ja, DDR-Kekse. Na, genau. Und wir haben ja am nächsten Morgen, das hast du ja leider nicht mehr, dem hast du ja nicht mehr beigewohnt. Weil ich 3,8 im Turm hatte? Nein, weil Holger ist nämlich nicht über Nacht geblieben, sondern ja. Ist... arbeiten gegangen. Was? Nee. Ja, du hast gearbeitet für einen guten Zweck. Also wenn das ja, Kinderarbeit war. Ja, okay, war, gut, ne? Richtig. Ja. Holger hat auf dem Flohmarkt gestanden und Kinder verkauft. Genau. Kleine Quengeln, ja. Nee, Kinderklamotten, nee. Ne? Genau, so unter anderem. Trödel-Flohmarkt. Ja, ja. Ja, und hat deswegen sich gelohnt. Da hast du leider nicht mitbekommen, dass wir... Wer war denn alles noch da? Rudi und so? Genau. Dass wir Kajak gefahren sind. Hast du den Beitrag gelesen? Die Schweine. Warte mal, wir hören mal kurz bei Americanos rein. Ja. Warte mal, da ist der Hebel, ist der hier? Vielleicht schreit's mich an. Oh, 10,20 €. Nein, der... Das ganze Album. Der Titel. Ja, das ist ja cool. Das ist der Hammer. Das war mein absolutes Lieblingslied damals gewesen. Ich mag die 80er. Ja, das ist Holly Johnson, Americanos. Also kann ich euch nur empfehlen. Ich bin Holger S. Punkt, also Holly. Holly S. Punkt. Holly Johnson. genau, nee, wir sind Kajak gefahren und zwar... mit welchem? War das Wetter halt super? Ja. Du hast den Beitrag echt noch nicht gesehen? Nein, ich konnte uns nichts mehr, aber ich habe mir vorhin da vorne... da hast morgen du was verpasst. Wieder, mach ganz relaxed. Nee, und zwar war es so gewesen... ganz relaxed, nachher stapeln sich die Bilder wieder. Rudi hatte erstaunlicherweise gesagt, er hätte Interesse dann doch mal mit dem Boot. Ach, also jetzt doch. Weil die Kinder wollten Motorboot fahren und ja. Dann bot es sich an, dass wir gleich mit ins Wasser gehen. Als Boot sich an. Boot, genau, es bot was sich für ein an. Wortwitz. Und dann sind wir halt in den Bootschuppen gegangen und in welchen? Achso, na klar. In den großen dann, ne? Was, in den großen? Nee, warte mal. Nicht vom Nachbarn. Nee, nicht vom Nachbarn, in unseren eigenen, in dem, wo wir gefeiert haben. Genau. Und haben uns ein Faltboot rausgesucht, ein Zweier, ja, und haben irgendwie blöderweise nicht das genommen, was Marino und Enrico letztes Jahr genommen haben. Ja. Das war ja schon alles fertig und sauber und so, sondern wir haben das aus der hintersten Ecke genommen. Ja. Da mussten erst Ersatzteile rausgeräumt werden. Dann lebte da drin, weiß ich nicht, irgendwie Tiere, die seit 5 Jahren kein Licht mehr gesehen haben, weißt du? Und eine neue Art. Ja, und da, das haben wir dann uns halt ein bisschen geputzt und dann sind wir damit auf die Piste gegangen. Und warum habt ihr nicht das von Marin Enrico genommen? Ich habe nicht dran gedacht. Ich hatte, ich bin halt rein und wusste nur, die Faltboote, die sind in der Ecke und bin an die Ecke ran und dachte erst auch, das wär's. Bis ich dann nachher beim Reintragen, als wir das Boot wieder reingetragen haben, gesehen habe, dass das andere Boot ja an einer völlig anderen Stelle lag. Ja. Hast du mitgekriegt, die Nachbarn wollten mich abwehren? Ja, genau. Da wollte ich auch gleich drauf zu sprechen kommen. Mit dem Faltboot wollte ich nur kurz sagen, also ein Faltboot ist ja im Prinzip auch ein Kajak, ne? Ja. Aber es ist ein Kajak, was aus einem Holzskelett besteht. Achso, ich dachte Kanu. Kajak. Also ein Kanu, das können wir, Kanu können wir auch. Wir können das jetzt mal aufklären. Wir klären das gleich mal, genau. Wir klären gleich mal, was ein Kanu und was ein Kajak und was ein Kanadier ist. So, und für dich kurz, ihr könnt unter www.silfmedia.de/blog könnt ihr selber mal gucken. Da seht ihr dann Bilder. Wer macht die Fotos? Bilder, ach so, ne? Ja. Genau, und das ist ein Faltboot, ungefähr, weiß ich nicht, 5 bis 6 Meter lang. Ne? Das sieht aus, als wenn eine Rudi gleich haust. Ein Holzskelett. Und das Holzskelett ist umspannt halt von der Textilhaut. Ne? Ja. Und es, ja, es, also es liegt super im Wasser, hat einen super Fahrt. Also das ist wie so ein Straßenkreuzer. Wenn es im Wasser liegt und du paddelst, dann zieht es halt wirklich auch ordentlich ab. Ja. Das Problem bei dem Teil war, dass das Ruder hinten kaputt war. Und das hing immer ins Wasser und hat dann so willkürlich hin und her gelabbert. Und es lenkt halt dann auch ordentlich, ne? Das heißt, du musstest ständig gegenpaddeln. Achso, ich dachte, das wäre starr, dann hätte ich gedacht, dass nee, immer geradeaus geschlabbert. Das haben wir versucht, dann irgendwie starr zu machen, dass es geradeaus fährt und dass man mit dem Paddeln lenkt. Ja. Aber es hat alles, hat nicht so geklappt, ja. Cool. Und da bin ich erst mit Rudi gefahren und dann halt noch mit dem anderen, der auch noch da war. Ja. Ja? Und dann ist Rudi mit dem anderen gefahren und ja, es hat Spaß gemacht. Genau. Kann ich nur empfehlen. Super. Genau. Und richtig, wir waren ja am Tag vorher in einem benachbarten Bootsschuppen gewesen. Genau. Und zwar, das ist ja so ein richtiger Kanuverein, also wirklich ein Kanuverein ist das. Na, ich würde nicht. Ja, Kanu, ja. Kann die man machen ja sagen. Kanu, genau. Also die machen, der Verein macht auch noch andere Sachen, aber das war die Kanu-Abteilung, bei der wir da waren. Und da haben wir uns mal die Boote angeschaut und das ist ja echt unglaublich. Ich glaube, ich habe noch einige Fotos von, stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Ich habe überlegt, ob ich da mal einen Beitrag drüber mache, weil ich war ja auch drin gewesen, als dieses Gebäude gebaut wurde. Das ist ja so ein bisschen futuristisch angelegt. Das hat man jetzt... Aus Wellblech. Ja, ja, mit viel Milchglasfenstern. Ne? Ja. Also von der Form her, das hat man leider blöd gesehen an dem Tag, wo wir da waren. Da hätten wir mal rumlaufen müssen. Das ist so wie so ein so ganz oval geformt und so. Also es sieht schon sehr abgefahren aus. Ja. Und da waren wir in dem Bootsschuppen. Ich kann mir vorstellen, dass es da drin schön warm ist. Das, ja, das staut sich auf jeden Fall die Wärme, das haben sie auch gesagt. Das habe ich bei mir auf der Arbeit nämlich auch. Ah. Nee, und da waren wir auf jeden Fall im Bootsschuppen und haben uns mal angeguckt, was da so alles rumsteht. Ne? Und Heure wurde angesprochen. Ne, ich habe erst mal gefragt. Stimmt, du hast mit dem geplauscht. Ja. Genau, ich habe mal gefragt, was das da so kostet. Und dann sind die auf... was kostet? Ja, die sind auf die Fahrstunden gegangen, also wenn man sich da mal eins ausleiht und so. Hm? Aber ich wollte ja wissen, was die Kajaks kosten. Ach so, okay. Weil, du weißt ja, ich habe ja mal überlegt, mir einen zu holen, beziehungsweise wenn mir das Spaß macht, ich habe ja noch nie gefahren. Ja. Ich fand das immer recht cool, wenn ich dich da auf den Fotos gesehen habe. Ja, es macht auch echt Spaß, also genau. Kajakfahren sieht immer so wackelig aus. Ich glaube, Ruderboot, da gibt ja diese Ruderboote, wo du auf ein Stückchen Holz drauf sitzt, so über dem Wasser, irgendwie einen Zentimeter. Aber Kajak, du sitzt ja halt drin und im Prinzip, wenn du in Berlin auf der Spree fährst, da kann auch nichts passieren. Genau, und da habe ich die einfach mal gefragt und die meinten dann irgendwie so, ich glaube für 3 Stunden ausleihen wollen die 6 Euro haben oder so. Ich glaube, die nehmen für einen ganzen Tag 10 oder 20 Euro, was dann eigentlich ein Toppreis ist. Ja, eben, so ein Schnäppchen. Wenn du überlegst, was du für so ein Boot bezahlst, gut, dann kriegst du da zwar, es gibt ja so 3 Varianten von Kajaks, ne? Du hast diese, das haben wir glaube ich aber schon mal irgendwo geklärt, dann festigen wir jetzt nochmal Wissen. Ja. Genau, diese, wir sollten aber erstmal mit dem Grundwissen anfangen. Was ein Kajak und was ein Kanu? Genau, und ein Kanadier. Genau, also es ist so, es heißt Kanusport. Ja. Und das ist Paddeln. Also alles, was ein Paddel hat. Ja. Wie Paddler. Und ein Paddel? Was unterscheidet ein Paddel vom Ruder? Das ist schwer zu sagen jetzt. Okay, anders. Ein Paddel, ein Kanu. Gibt es da einen Unterschied? Ja. Also Kanu heißt Kajak oder Kanadier. Ja. Ne? Ein Kanu, ein Kajak ist das, wo man drin sitzt. Ja. Das heißt, da hast du wie so eine Einstiegsluke und dann gehst rein, dann bist du bis zum Bauch drin verschwunden. Ja. Das ist ein Kajak. In der Regel. In der Regel, genau. Und, Aber ich habe gesehen, da gibt es ja diese Ganzkörper. Stimmt, wenn man einen hohen Bauch hat, dann guckt der Bauch natürlich raus. Ne? Und das, was du als Ganzkörperdings meinst, das ist Regenschutz. Du meinst eine Spritzdecke möglicherweise, weil normalerweise Kajakfahren ist eigentlich Wildwasserfahren auch. Hm? Und da, eigentlich, ja. Da, aber du machst es ja ganz unwild. Ja, auf der Spree ist es ein bisschen schwierig mit Wildwasserfahren, aber ich glaube, ich würde auch dieses normale Wanderkajak bevorzugen. Es gibt ja Wanderkajak von Seekajaks. Also Kajaks sind die, wo man einsteigt. Ja? Und dann gibt es zu den Kajak-Spritzdecken. Das heißt, die Luke wird dicht gemacht um den Bauch rum, ja. ne? dass kein Wasser reinkommt. Ja. Und eine Spritzdecke brauchst du halt nur bei Wildwasser-Kajak, weil nur dann das Wasser über den Rand schwappen und reinspritzen könnte. Beim normalen Seekajak hast du auch eine Spritzdecke, weil du damit eventuell zum Beispiel im Winter auf der Ostsee fährst oder so. Aber wenn du Wanderkajak machst, so ganz entspannt auf der Spree, da gibt's aber Kajak-Klamotten, also so Neopren. Es gibt für alles Klamotten, oder? Ja. Wie habe ich das Gefühl, also Kajak muss man nicht nur im Sommer fahren. Also ich bevorzuge aber diese Wander-Kajak-Geschichte auf der ruhigen Spree. Ja. Ja. Also das ist Kajak, genau. Und dann gibt's ja noch Kanadier. Und Kanadier ist, wo du mit einem, also das sieht aus wie so ein Indianerboot. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Ne? Also die sehen aus wie ein Indianerboot, die sind komplett offen von vorne bis hinten. Und da kniest du halt drin, auf einem Knie und paddelst nur auf einer Seite. Du hast ein sogenanntes Stechpaddel. Ja. Beim Kajak hast du so ein Doppelpaddel, ne, wo du links und rechts eine Schaufel dran hast. Genau. Und die Schaufeln sind leicht versetzt, aber das kann man sich auch so hindrehen, wie man das braucht. Mhm. Ne? Also sie sind leicht, die sind nicht gleich im gleichen Winkel an dem Stab, sondern sie sind leicht gegeneinander verdreht, ne? Damit du diese Drehbewegung dann ordentlich hast, um. Ja. Ja. Und beim Kanadier hast du ein Stechpaddel, da hast du oben, das sieht aus wie eine Schippe im Prinzip, du hast oben wie so ein Griff auch und damit stichst du ins Wasser rein und schiebst nach hinten. Und da machst du es immer auf einer Seite und du hast noch einen zweiten auf der anderen Seite gemacht. Also du machst das nicht im Wechsel. Ja, okay. Genau. Und Ruderer, das sind die Leute, die rückwärts fahren. Mit zwei Paddeln. Also die haben zwei Paddel oder auch Ruder genannt, die getrennt sind und die sind am Boot fixiert in irgendeiner Form. So ein Ost-DDR-Fahrradsattel noch, wo sich raufsetzen. Nee, also die, und zwei zum Füße die Sportruder, wir haben ja die Boote gesehen. Ja, das ist ja wirklich kaum Holz, ne? Also das Holz ist so breit, dass der Hintern gerade raufpasst. Ja, genau, meine ich ja. Hast du so dieser komische DDR-Sattel. Stimmt, und dann hast du so riesen Metallarme, die zur Seite rausgehen. Ja. Und da werden die Pedale. Ja. Da werden die Paddel oder Ruder eingehangen. Ne? Also das sind dann, aber mit den Dingern flitzt du dann auch ab. Ja. Hey, auf, kennst du Eurosport? Kennst du ja auch, klar. Eurosport? Und da, Eurosport, was ist das? Und da gibt's doch hier diese Sendung WATTS oder so. Eurosport ist doch mit den Clips abends, oder? Weiß ich nicht. Was für Clips? Ach, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall waren da zwei Kanufahrer, ich weiß jetzt nicht, was es war, ich glaube aber auch Kajak. Und die sind halt Erster geworden, also sind doppelt, ne? Vorne einer, hinten einer und der hinten, aber die beten sich gefreut, ja, Erster und so, und der hinten hat sich so darüber gefreut, dass er gerade sein Paddel wegwerfen wollte. Ja. Und wirft es dem Typen voll vorne gegen den Kopf. Das hatte ich beim Doppel, also beim Zweier-Kajak mit Rudi übrigens auch. Also ich saß hinten. Du hast es sich an den Kopf gehauen. Nee. Wie auf dem Bild. Also auf dem Bild sieht man es auch so ein bisschen, wie groß die Gefahr ist. Ja. Ich, dadurch, dass ich lenken wollte, habe ich mich hinten gesetzt. Also wenn wir beide mal fahren sollten, setze ich hinten. Hinten muss immer der sitzen, der steuert, weil du von hinten mehr Kraft hast. Wenn, wenn du alleine fährst, dann sitzt du auch hinten. Bin ich wieder der König. Bist du wieder der König. Und dann halt hatte ich echt immer so kurz vor seinem Kopf mit dem Paddel. War schon nass, meinst du, ja? Das ist halt ungewohnt. Und wir fuhren wir fuhren da auf der Spree und auf einmal kam ein Motorboot an, ein sogenannter Trainer, also so ein kleines Motorboot. Und ein Typ mit Megafon, Basecap auf Megafon und fing an, so, jetzt hier ein bisschen, und hat uns Tipps gegeben, das war nämlich von dem Kajakverein, das war der Typ gewesen. Ne? Der Nachbar da, wie? Genau, der trainierte ja auch, ja. Und der ist halt, der hat sich extra das Motorboot geholt und hat uns nämlich draußen gesehen, ist rausgekommen und hat dann uns noch so ein paar Hinweise gegeben. Das ist ja nett. Ja, der ist ganz cool drauf. Ich glaube, mit dem hatte ich ja gequatscht. Ja. Ja. Ja, mit dem hast du gequatscht, genau. Ja. War und, lustig. Genau, da, er hatte versucht, dich abzuwerben, ja. Ja. Hat gesagt, kommst du mal vorbei. Ja, das hat er. Hab ich nicht geschafft. Den Leo wollte er auch schon haben. Echt? Ich bin kein Knirps. Der hat schon gefragt, wie alt er ist. Lena hat auch gefragt, wie alt es ist. Ja. Und hat gesagt, ja, Leo wäre jetzt in dem Alter, wo er loslegen könnte. Ja. Mit Leo haben wir es ja einmal gemacht, also in dem kleinen gelben Kajak, was ja in, auch hast auf dem Schoß genommen? Ist. Nee, der hat allein drin gesessen. Ach so. Ja. Ihr seid ja mutig. Und ja, ich bin ja dann ins Wasser und bin hinterher geschwommen in der Spree. Ja. Damit, wenn er eine Schwimmweste an. Schwimmweste an. Nee, ich bin mit Schuhen ins Wasser gegangen, weil das ist mir da so ein bisschen eklig, der Grund. Okay. Ja. Wer weiß, was ja, da alles drin liegt. Die schnappen dich. Ja. Ja. Ich möchte das gar nicht wissen, was da ist. Ich habe gestern eine Reportage über Quallen gesehen. Und? Ja, war ganz schön eklig. Warum? Quallen sind doch nicht eklig. Doch. Na, was? Die gibt ja noch diese, die mit den, Es gibt diese Ohrenqualle, die ist ja total harmlos. Ja. Lebt die überhaupt noch oder ist die schon ausgestorben? Ach, manchmal schwabbelt da, glaube ich, was an der Ostsee rum. Ja, also ich kenne die als Kind, diese Ohrenquallen in Massen. Die haben wir mal genommen und den Mädchen genau. Oder kreischenden Jungs auf den Rücken gelegt. Achso, ja, dann gibt's noch die mit den komischen Nesseln irgendwie, die stechen ja dann, ist diese die Feuerqualle. Genau, das ist quasi die gefährliche Ostseequalle. Genau, dann hatten sie dann noch irgendwie die spanische Galeere. Ja, genau. Das ist übrigens Nesselgift, was die diese Quallen haben. Genau, und da haben sich einige ganz schön verbrannt. Genau, und das ist dasselbe, was ich bei der Vogelspinne hatte, als die mit ihrem Brennhahn. Das ist ja genau dasselbe Prinzip, das ist auch so ein Nesselgift. Ja. Genau, so. Und dann haben die zu Forschungszwecken, weil sie wissen wollten, warum die sich jetzt so schlagartig wahnsinnig ganz doll vermehren. Also die werden ja richtig zur Plage, haben sie da so ein Riesenvieh rausgeholt, so eine überdimensional große Qualle, die wiegt 50 Kilo. Echt, war das so eine spanische Galeere? Ach, ich habe keine Ahnung. Und wo haben sie rausgefischt, aber nicht in Deutschland? Im Pazifik, glaube ich, irgendwo. Mhm. Pazifik? Kann sein. Ja doch, ich glaube hier vor Japan oder so. Bin ich mir jetzt nicht sicher. War auf jeden Fall ein schön abgefahrenes Riesenvieh. Ich guck gerade mal, wie groß so eine spanische Galeere wird. Ah, hier steht sie. Nee, das war die nicht. Das ist die portugiesische Galeere. Riesengroße rote. Muss mal Qualle direkt hingeben, dann zeigt er dir ja noch mehr an. Staatsquallen. Warum heißen die Staatsquallen? Nesseltiere sind das und warum heißen die Staatsquallen? Ich glaube, ich weiß warum. Weil es gibt scheinbar neben der spanischen Galeere ja auch die portugiesische. Hm. Das nicht weiter erklärt hier. Das haben wir ein tolles Thema. Die bekannteste Staatsqualle ist die portugiesische Galeere. Einzelne Arten können bis zu 10 Meter lang werden. Gut, das sind natürlich die Haare, die da ins Wasser reißen. Ja. Diese Ärmchen oder was auch immer das ist. Die Tentakel. Dann gab es noch eine Qualle, die... Ach, da war irgendwie so ein Steinabbaugebiet oder sowas. Irgendwie, keine Ahnung. Und... Irgendwie hat sich das ganze Becken, was sie da freisprengt haben und ausgeklopft haben, da, das hat sich mit Wasser gefüllt und irgendwie ist da eine Qualle hingekommen und die hat nur deshalb überlebt, weil die irgendwie, wie war das, Algen oder sowas hat die an ihrem Körper angesetzt. Das heißt, die braucht gar keine... Die hat das Essen mitgebracht. Genau, aber wirklich. Also die haben gesagt, die braucht keine externe Nahrungsquelle. Aha. Die Ernährung. Quallen sind Fleisch- und Pflanzenfresser. Sie ernähren sich von Kleinstlebewesen wie Plankton, Kiesalgen und Krebsen. Mhm. Ja, siehst du? Feinde. Thunfische. Ey, setzt Thunfische in der Ostsee aus. Genau. Im Pazifik. Oh, ja. Da. Das ist die Stomolophus. Ich weiß nicht, ob das die war, aber nee, die sieht auch so riesig aus. Aber hier steht leider nicht, was... Die hätte bestimmt auch einen deutschen Namen. Jetzt hast du wieder ein Thema gefunden, wa? Quallen? Gibt's einen nächsten Bericht drüber. Das ist die Schirmqualle. Aus der Ordnung der Wurzelmundquallen. Das sieht aus wie ein Pilz. Müsst ihr euch mal angucken. Ich glaube, es reicht, wenn ihr nach Schirmqualle sucht. Das sieht aus wie so ein giftiger Pilz. Die Schirmqualle. Wikipedia. Ja, Wikipedia Schirmqualle. Dann seht ihr. Nein, hier sieht es ja noch anders aus, ja. Aber hier seht ihr. Ja, stimmt. Der Pilz der Meere. Ein Fliegenpilz. Der Fliegenpilz. Sieht aus, als wenn der fliegt. Ja, auf jeden Fall war das ganz schön eklig. Warum hast du es denn dann geguckt, wenn es eklig war? Ja, ich gucke auch sowas. Du guckst auch sowas. Ich bin ja nicht so, aber ich mag die ja nicht so, die sind ja so eklig glibberig. Da habe ich einen TV-Tipp. Ja. Montags ZDF, wenn ich richtig. Achso, da gucke ich manchmal Fringe. Fringe? Ja. Jetzt ist das neue Akte X oder so. Egal. Julia, montags auf dem ZDF oder auf der ARD, diese Doku? ARD ist das montags, glaube ich. Und das heißt, Handy aus. Was geht denn hier? Das ist aber nicht meins. Ich bin ja bei WLAN. Achso, doch, könnte ich sein. Montag. Abenteuer Erde heißt es. Oder so. Kann ich euch empfehlen. Ist auf jeden Fall besser als alles andere, was so im Fernsehen läuft. Erlebnis Erde heißt es, jeden Montag. Okay. Und sogar in HD, wenn man ein entsprechendes Endgerät besitzt. Seit neuestem. Ja? Mhm. Welche Firma? Seit gestern. Herzlichen Glückwunsch. Welche Firma? Die Schüssel ist von... Die Schüssel? Technisat oder so. Die Schüssel? Ihr habt einen Receiver? Ja. Satellitenschüssel. Also... Und den Receiver dazu. Nehme ich mal an. Ja, die haben wir extern gekauft, weil wir haben da so spezielle Wünsche mit Doppeltüren und so. Bildschirm geholt. Das heißt, ihr seid gar nicht mehr ins Kabelfernsehen angebunden. Genau. Ja, schon, glaube ich, noch, aber. Ich habe immer überlegt, ob das der Schritt ist vom, wir haben ja Kabel Deutschland und bezahlen ja dafür. Also wir haben quasi Kabel Deutschland Pay-TV. Ja. Also über die normalen Programme hinaus noch andere. Mhm. Und man hätte diese Programme ja auch, oder einige davon, wenn man über Satellitenschüssel gehen würde. Ja. Und da hatten wir auch schon überlegt, ob das der Weg ist, den wir gehen sollten. Und wo würdet ihr die anbringen wollen? Also unsere Nachbarn haben eine Satellitenschüssel. Stimmt, aber die muss nach. Und die zeigt nach Süden. Nein, auch unsere auch. Süd. Da muss ja klar. Muss ich mir überlegen, was ist denn bei, wenn Süden unten ist, ist rechts... Osten. Das ist der Osten, genau, da ist Russland und so, ja. Also es zeigt im Südosten. Und Tschechien. Genau. In Polen. Ja, also die Schüssel nach Polen ausrichten und ihr kriegt alle möglichen Sender rein. Deutsche Welle Polen. wie groß ist die Schüssel? Ist es die rund? Weil die von unseren Nachbarn so ist eckige. Viereckig. Ja, genau. Die sind wohl die neuen Schüsseln jetzt irgendwie, ne? Keine Ahnung, wir haben die auf dem Campingplatz und deshalb... Weil wir mit der zufrieden sind und die nicht so... Nee, aber auch zu Hause. Zu Hause macht ihr auch über Schüssel. Jetzt, ja. Okay. Also es hat erst ewig nicht geklappt, da jetzt klappt es. Habt ihr also Kabel Deutschland mit dem dicken Finger gezeigt? Weißt du, sind wir ja gar nicht bei Kabel Deutschland. Aber wenn du sagst, es ist Pay-TV und extern und wegen ESPN am... Du hast deinen Basisanschluss, genau. Den haben wir bei Kabel Deutschland und haben dann zugekauft, das Paket, wo jetzt wo halt ESPN... genau, und das wird mich auch interessieren. Disney Channel, Discovery Channel und so weiter dabei ist. Sky ist auch drin, musst aber extra bezahlen. Ja. Nee, ich meine, dann bräuchte ich kein Sky, weil ich gesehen habe, darüber kann man das auch gucken. Ach so. Gibt's, wird ja auch angeboten. Also ich weiß, ich glaube, Discovery Channel ist bei uns mit drin, bin mir aber nicht sicher. Der ist nämlich auch cool, glaube ich. Nee, Julia sagt, der ist, also der ist aber, da sind Planet und so, sind doch irgendwie drin. Ich weiß nur nicht, ob die müsste auch bei sein, ist, dann haben wir nur nicht bezahlt. Auf jeden Fall sind wir jetzt ganz schön abgeschweift. Abgeschwiffen? Ja. Ja, aber. Und deiner Geburtstagsparty. Ach so, nee, wir haben ja, wir hatten ja jetzt nur über Sky gesprochen. Wir haben uns ja einen Bereich dieser Party rausgenommen. Okay. Genau. Qualm war ja nun auch. Ja, sehr interessant. Ein Thema für sich. Also, wie gesagt, Montag, ARD, Abenteuer, nee, Erlebnis Erde, oder? Genau, wollte ich gerade sagen. Guckt euch das an. Genau. So. Dann wisst ihr mehr, als wir wissen. Als ich weiß. Mehr als Holger wisst ihr dann, wenn ihr eine Sendung gesehen habt. Ja. Ja, kommt hin. Wenn wir schon bei Erlebnis Erde sind, dann kann ich ja jetzt mal die Frage der Fragen stellen. Nein, jetzt. Holger. Nein. Es ist wirklich ganz einfach, aber lass dich nicht verwirren. Okay. Welche Farbe hat ein echter Frosch? Grün. Siehst du, und genau das stimmt nämlich nicht. Warte mal, muss ich machen. Aber es ist ja Eintrag der unterschiedliche Frösche. Eintrag ins Taschenbuch, ins Klassenbuch. Ins Tagebuch. Ins Tagebuch. Liebes Tagebuch, der Holger denkt, Frösche sind grün. Warum wohl? Habe ich einen Beitrag drüber gemacht. Weil in jedem Kinderbuch ein Frosch grün ist. Genau. Habe ich einen Beitrag drüber gemacht. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Frösche. Und ich will dem... Es gibt auch schwarz-gelbe. Ja, aber ich will dem Beitrag jetzt nicht zu sehr vorgreifen. Die Klasse oder die Gattung der echten Frösche. Ja, was sind denn echte Frösche? Es gibt Wasserfrösche, es gibt Laubfrösche, es gibt echte Frösche, aber die echten... Es gibt auch falsche Frösche, ja. Dann die heißen so. Ich weiß nicht, wer sich das immer ausdenkt, diese ganzen Namen, aber die echten Frösche sind braun. Naja, können sie ja. Deswegen und die Wasserfrösche und Laubfrösche sind grün. Aber das ist ja hinterhältig. Ja, ist es auch. Ach so, weiß ich gar nicht, dass die echte Frösche heißen. Die heißen echte Frösche. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja. Echte Frösche, ich dachte jetzt. Aber warum lernen wir dann nicht, wie echte Frösche aussehen, sondern wie Laub- oder Wasserfrösche aussehen? Ja, das ist eine gute Frage. Genau, und der Teichfrosch ist der verbreiteste Frosch in Deutschland. Okay. Dann gibt es noch Kröten. Ja. Monsterkröten. Und genau, da kam ich nämlich drauf. Ich war nämlich bei Marien gewesen, da hüpfte ein brauner Frosch und alle riefen gleich, oh, eine Kröte. Und ich sage, nee. Da kommt der Mann, der hat bestimmt die Grünen gewählt. Und da habe ich geguckt. Der Naturfreund. Hätte ich die Grünen gewählt, hätten sie ja gewonnen. Haben sie ja nicht. Und da habe ich gesagt, Moment, habe ich gesagt. Ja. Diese Kröte würde dir ins Gesicht springen, wenn sie verstehen würde, was du über sie erzählst. Nein. Es war tatsächlich ein Frosch und keine Kröte. Ja, aber wie gesagt, Fotos unter sylphmedia.de. Was macht denn den Unterschied? Bis auf die Größe. Bei einer Kröte und einem Frosch? Ja. Jetzt hast du mich. Das Geräusch, genau. Das Geräusch, wenn man drauf tritt, ist ein anderes. Übrigens, wo wir gerade bei dem Thema sind, auf dem Campingplatz haben wir einen Frosch, der sitzt im Baum und klingt so leicht nach einer Krähe. Vielleicht ist es eine Krähe. Nein, guck mal genau. Wir haben ihn schon gesehen. Ja? Ja. Hast du ihn fotografiert? Mein Papa, ja. Ja? Ja. Foto zu mir. Ich check das für dich. Das war total befahren. Weil ich sitze da so unter diesem Bäumchen, was wir also da haben. Also da denke ich, dass es eine Kröte ist. Handy? Du hast schon wieder irgendwie eine SMS oder was bekommen. Das ist aber WLAN. Nee, euer WLAN ist aus. Nee, unser WLAN ist nicht aus. Ich bin eher im Internet. Ja, ist ja gut. Ich gebe jetzt ein, im Internet, Frosch, Baum. Das ist ein grüner, den sieht man ganz schlecht. Wie gesagt, ich habe ja gleich... Ich bin ja gleich aufgestanden, habe geguckt, wo der sein Nest hat, der komische Piepmatz. Dann habe ich keins gesehen und dann kam irgendwann mein Nachbar an und meinte, das ist ein Frosch. Ja, schau mal. René guckt. Vielleicht ist es ja ein Wetterfrosch, wenn er auf dem Boden raufgeklettert ist. Das ist aber, schick mal ein Foto. Aber wir haben 3 Tage gebraucht, um den zu finden. Also ich tippe darauf, dass es ein Teichfrosch sein wird. Zumindest ist der ziemlich gut versteckt. Ja. Ja, das ist mir jetzt zu lang, das hier durchzulesen. Ja. Schick mir mal das Bild. Und okay. Dann gucke ich mal. Party. Wolltest du noch irgendwas? Gab's da noch irgendwas? Also hat Spaß gemacht, die Party? War super. War wieder hervorragend. Wetter war Glück gehabt, würde ich meinen. Wetter war perfekt. Wetter war immer. Obwohl es im September war. Ja, Glück gehabt, weil es war ja schon ein paar Tage richtig kalt. Auch nachts. Haben wir eine schöne Zeit an der Spree verbracht, ja. Wie immer, ja. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Also nein. Ich glaube, gab es eigentlich Alkohol? Ja. Echt? Ja. Hast du welchen gekriegt? Nur ein Glas, eine Flasche, weil ich musste ja Auto fahren. Weißt du, das mache ich dann, wenn ich überhaupt was trinke, mache ich es immer so ganz am Anfang und dann... Genau. Verstehe. Ja. Das ist aber sehr gut, das ehrt dich, Holger. Ja. Und wir haben am nächsten Morgen dann an der Spree gefrühstückt, so schön wieder die Tafel. Ja, wir... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass... Der Flohmarkt mit Marien war auch sehr lustig, obwohl die haben, ich habe gleich Feinde gemacht, war. Was hast du denn? Ja, also es ist ja so, das ist so eine Tonhalle, ne? Ja. Und genau. In der Tonhalle mietet man dann quasi so einen Platz an, wo man dann so seinen Tisch aufstellt. Richtig. Und seinen ganzen Kram verkaufen kann. Und Marien verkauft Kindersachen, genau. Ne? So Kinderspielzeug, Klamotten. Na, Bücher. Spielzeug hatte sie, glaube ich, diesmal nicht so, aber genau. Alte Kinderkassetten hier, diese Hörer. Also bei uns ist es so, wenn wir dann an Marien Stand vorbeilaufen, dann haben die Kinder immer irgendwie volle Arme und bringen das ganze Spielzeug von ihr zu uns. Hat sich gelohnt. Ja. Ich meine. Ja. Schön, und du hast dir Feinde gemacht? Ich habe gleich Feinde gemacht. Hier hast du die ganzen anderen Stände zu gehabt. Nee, ach, gar nicht mal. Aber die war ein bisschen blöd, die Troller, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Weil es wurde aufgeschlossen. Die Tonhalle. Genau. Ich stand erst mit dem Tapeziertisch da, erstmal alles rein und so. Mariens Freundin war ja auch dabei. Aber man hat schon... einen festen Ort, Platz. Ne? Ja, genau. Okay. Genau, da steht also eine Nummer auf dem Zettel. Man bräuchte nicht mal vorne an der Tür stehen und losrennen, sondern man könnte ja auch doch ganz schon, weil du musst ja alles schnell aufbauen, willst ja schnell dein Zeug loswerden und so. Und auf jeden Fall, die Tür ging auf, bla bla bla, ich den Tapeziertisch reingestellt und dann gleich wieder zurück zum Auto, Sackkarre genommen, Kartons rauf mit Kleidung und so. Und dann wollte ich wieder rein und da hat eine Troller, die gerade ziemlich am Anfang, am Eingang steht, die hat, ihr Zeug mitten in den Gang gestellt. So, und ich musste nun dran vorbei, so wie alle. Es und hast du gesagt, raus. So Frau Troller, so geht es hier aber nicht. Nee, es wollten welche raus und ich wollte halt rein. Dann dachte ich, hier fahre ich mal ganz langsam dran vorbei, bin irgendwo hängen geblieben, wo ist eine Kiste von hier runtergefallen. Toll, und das ganze schöne Kinderglasgeschirr. Nee, ach, ich weiß gar nicht, was hat die gehabt, Schwämme, Feuchttücher. Schön, jetzt hat sich's kuschelt, die hat den Knick gebrochen. Nee, auf jeden Fall, da schnauzt sie mich an. Ich meine, sie hätte jetzt gerade mir auch nicht in den Weg stellen müssen. Ja. Naja. War mir egal. Ich hab ihr dann schnell geholfen mit Einräumen und dann geht's weiter. Auf jeden Fall war die dann schon ganz sicher. Aber ihr habt ordentlich verkauft, ja? Ja. Kann man über Geld sprechen? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß. Wenn, dann sprechen wir nicht drüber. Genau. Würde ich auch sagen. Okay. Ja. War gut. Schön. Ja. Wo wir jetzt noch bei den Grünen waren. Ja. Wahlen waren ja auch vor kurzem. Hä? Ja. In Berlin, Wochenende. Genau. Also genau. Wir haben ja überregionale Hörerschaft. Ja. Das heißt, einige von euch hatten dann schon Wahlen vor uns, weil wir waren die Letzten im Bunde, die wählen durften. Berliner. Ja, und Mecklenburg-Vorpommern hat ja auch nochmal gewählt. Auch nochmal? Ja. Haben sie es beim ersten Mal nicht hingekriegt? Nee, was hatten die denn da? Ich weiß gar nicht, was leben da überhaupt gewählt. Leute in Mecklenburg-Vorpommern? Ja. Also nichts gegen Mecklenburg-Vorpommern, aber man hört immer, dass da, ja klar, weil da kaum Leute sind. Ja, aber die fahren ja auch alle gegen Baum. Nee, na, nicht deswegen. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern hat so arbeitstechnisch nicht so viel zu bieten. Ja, erstmal das und zweitens sind da ziemlich viele alte Leute. Oh, und die wollen vielleicht noch betreut werden, wa? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, dann würde ich auch flüchten. Wahl. Ja, da war genau. Wahl. Genau. Du hast in Berlin aber gewählt, ne? Natürlich. Also du warst auch wählen. Achso, das wollte ich ja vorhin noch erzählen. Ja. Vor der Sendung. Ja. Ich wurde ja ein bisschen überrascht. Ja. Ich natürlich so doof, wie ich bin, gucke nicht auf den Wahlzettel, einfach direkt auf dem Weg dorthin, dann Zettel aufgemacht. So. Wo bist du denn gelaufen? Zu meiner alten Grundschule. Okay. Genau, da habe ich eigentlich immer gewählt. Und dann komme ich da an. Deine alte Grundschule steht doch gar nicht mehr. Nee, genau, aber dieses, neben der Laufbahn ist so ein kleiner Erdgeschossbau. Und ah, okay. Da war ich dann zum Mal. Okay. Und da steht ja auch an der Tür hier, Wahlbereich. Wählen Sie so. Hier. Genau, mit Pfeilchen hier durchgehen und so. Und dann gehe ich da hin, drücke dir meinen Zettel und meinen Personalausweis in der Hand, nehme. Okay, Liste durchgeblättert, während der andere dann noch geguckt hat. Hä, die müssen ja hier gar nicht hin. Ich so, wie? Sie stehen ja gar nicht drauf. Bin ja sonst auch gar nicht wählen. Bin ja sonst auch immer hier. Ja. Und so, nee, die müssen jetzt woanders hin. Das ist jetzt irgendwie neu oder keine Ahnung. Hier in die... Ins Gymnasium. Genau. Da hat der Wahlhelfer zu dir gesagt, tut mir leid, sie kommen nicht rein, sie stehen nicht auf der Liste. Ich war ja schon drin. Hä? Bei uns war extrem voll, ja. Ja. Ja, wir mussten anstehen. Bei uns war Wählen mit Anstehen. Ja, ich habe nicht lange angestanden. Aber wir haben nur, wie viel Uhr war es denn wählen? Kurz also, vor Ende. Ja, das war ja Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und wenn dann dachte mir dann mit meinem Kumpel hättest zusammen. Du Briefwahl gemacht. Wir fahren rechtzeitig wieder zurück. Nee, ja. Das ist auch ganz angenehm, weil wenn du dann auf den Sonntag zurückfährst, dann bist du ja doch ein bisschen schlapp von der Fahrt, weil voll und so. Nee, aber du hättest ja vorher im Vorfeld Briefwahl machen können, dann hättest du dich nicht darum kümmern müssen, wann hier die Wahl ohne offen ist. Hä? Ich war ja in Mecklenburg-Vorpommern, es ging ja darum, wie lange die offen haben. Bis 18 Uhr, ja. Genau, das immer. War, genau, eben, das wusste ich ja. Und von da habe ich mir gedacht, fahren wir rechtzeitig zurück und dann kann ich noch mein Kreuzchen machen und dann kann ich glücklich nach Hause fahren. Ja, aber versteh doch mal, du hättest weniger Stress gehabt, hättest du einfach Briefwahl gemacht, dann hätte es dir scheißegal sein können, wann du nach Hause fährst. Es ist mir schon ganz recht so, habe ich ja gerade gesagt, dann fahre ich komme lieber früher zu Hause an. Du brauchst also den Druck. Nein, ich komme bloß lieber früher zu Hause an, weil dann kann ich... Noch ein bisschen entspannen, weil die Fahrt ist ja auch immer ein bisschen nervig, die 2,5 Stunden da. Aber du hättest doch auch Briefwahl machen können. Ja, hätte ich. Ja. Habe ich aber nicht. Dann sag ich doch. Habe ich ja vorher den Stress. Mit Anmelden und so. Ach, da hat man doch keinen Stress, da kriegst du einen Zettel und dann machst du dann ja, ein Kreuz auf den Zettel. Ja, aber ich müsste es ja erstmal beantragen. Ja, ja, was ist denn daran Stress? Ist ja gut, ich habe mein Kreuzchen gemacht, ich bin glücklich. Ja, hättest du aber mit Briefwahl auch machen können. Ich glaube, kann es sein, dass wir schon mal Briefwahl gemacht haben, Julian? Ich muss mal einen Kopfhörer mit. Haben wir schon mal Briefwahl gemacht? Nee, haben wir noch nicht. Meine Mutter macht Briefwahl generell. Ja, generell. Julias Mutter macht generell warum? Briefwahl. Damit sie nicht den Stress machen. Damit sie nicht Stress. Ich mach mir ja keinen Stress. Wie wir gerade gelernt haben, kann Holger dann Sonntag früh nach Hause fahren, wenn Wahl ist. Genau. Sind ja auch nicht oft. Okay. Ist ja gut. Ja, nee, ich war pass auch mal auf. Ey, wisst ihr, ich hab's mir vorhin verkniffen, du mit deinem offenen Kanadier. Ist ja unten vielleicht auch offen, läuft Wasser hinein. Oh, Holger, ey. Die, Randale. Ja, ich spiel's für mich zu viel. Bei der Sanduhr ist es so, ich habe die geliefert bekommen. Ja. Holger ist nämlich gerade die Sanduhr umgefallen. Und da steht das ein Wasserglas Glas. Daneben. Ja, Mensch. Eieruhr, Sanduhr, wie ihr wollt. Halbstundenglas. Halbstundenglas, genau. Für die Seefahrer unter euch, das Halbstundenglas ist gerade umgefallen. Nee, und zwar, nee, und übrigens nicht, das bringt nur, da ist so feiner Sand drin. Ich habe es geliefert bekommen. Jetzt gespalten. Nee, ich habe es geliefert bekommen und die Tüte mache ich auf und überall so ganz feiner, so ganz kleine, feine, kleine Körner. Ja. Und da rufe ich ihn an und frage. Mein Halbstundenglas ist kaputt. Hat das Halbstundenglas ein Loch? Und da sagt er, nee, ich habe es geliefert bekommen und habe die Tüte auf meinem Schreibtisch aufgemacht und das war kaputt gegangen beim Transport. Und dann hat er den ganzen Sand halt auf dem Schreibtisch gehabt und das ist ganz, ganz... Was? Nein, es ist nicht kaputt. Nee, es ist nicht kaputt. Ich habe es gerettet. Ja. Und auf jeden Fall, das ist so ganz, also so ganz kleine Kügelchen. Ne? Ja. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass so eine so ein Stundglas sich... Das ist so fein. Das ist euren Roboter. Warst du schon mal an der Ostsee gewesen und hast dich einmal durch den Sand gewälzt? Ich habe einen Sandengel gemacht. Wie lange hat man diesen Sand dann noch in der Wohnung? Oder in sämtlichen Ritzen? Weiß ich nicht. Ja, guck mal in alle deine Ritzen, dann wirst du bestimmt noch irgendwo Ostsee finden. Hey, Krümel hier eine Streu. Ja. Zwischen den Zehen, meinst du ja. Ja, wie auch immer, wir waren bei der Wahl. Ich wollte ja, du hattest ja... Ich habe auch gewählt. Ja, ich guck mal, du hattest das Video noch nicht gesehen. Ich hatte bei Twitter ein Video gepostet. Zwei englische Worte in einem Sentence. Boah. Und ich war mit Lena in einer Wahlkabine. Ja. Und Lena hat ja, also es waren ja drei Stimmzettel, und Lena hat ja ganz zielstrebig auf die Piraten gezeigt und gesagt, ich müsste da ein Kreuz machen. Ja. Also Lena kann nicht lesen, die ist 4 Jahre alt. Ja, genau. Das nächste Mal zeigt Lena vielleicht noch auf die NPD. Wir gucken mal. Ich habe ja schon gesagt, ey, dann wäre aber die Wahlkabine auseinandergefallen. So, warte mal, ich stelle mir das so richtig vor, so hinter der Wahlkabine, was, du willst die NPD? Achtung, okay, Achtung. Live aus der Wahlkabine. Ey, falscher Regler. Das darfst du doch eigentlich auch nicht, oder? Ach komm, erzähl nicht. Boah, das ist petzig. So, jetzt haben wir die Wahl. Die? Was? Die? Die, meinst du? Dann hat sie auf die Piraten gezeigt. Ich hab's gesehen jetzt, die NPD. Die, die oder die? Nee, wir müssen alle drei ausfüllen. Oh. Ach, ich hab mir schon vorher überlegt, wie wir nehmen. Jetzt müssen wir die nur finden. Genau, also, oh Gott. Wer mir bei Twitter folgt, hat das Video ja schon gesehen. www.twitter.com/s6523 und eine Wortmeldung von Julia. Viel besser war Leo, der guckt sich die Liste an und sagt, die unten stehen noch verloren, oder? Ja, nee, achso, ja, Leo. Achso, die unten. Ja, okay, also wer es nicht verstanden hat, Julia hat gerade gesagt, Leo, 8 Jahre, guckte sich die Liste an, der war ja bei Julia mit in der Wahlkabine und sagte, die unten stehen, haben verloren, oder was? Und er hatte aber noch vor der Wahl, da waren die Zettel schon an der Wand, so zum schon mal einstimmen, man stand ja an und hatte noch ein bisschen Zeit zu gucken. Und da waren halt 3 Zettel und hat er gefragt, ob ein Zettel dafür ist, wo man ein Kreuz machen muss, wer raus soll. Wäre aber auch mal eine Möglichkeit. Ja, stimmt. Ne? Also, dass man festlegt, wer nicht mehr mitmachen soll. Das kriegt ja selbst RTL hin. Ja. Wählen Sie die 0 für Nein raus oder die 1 für Ja rein? Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Ich mach's jetzt einfach mal. Oh. Ja, genau. War eine geheime Wahl. Bei uns war... Müssen wir jetzt deine Stimme verfremden? Nee, Gruppensprecherwahl. Gruppensprecherwahl? Genau. Haben sie gleich mitgemacht, oder was? Nein. ja, vorher halt. Auf jeden Fall... Wo, bei mir auf Arbeit, Gruppensprecherwahl. Einmal im Jahr. Genau. Und Julia hat geklatscht, also ich fand's gut. Ja, fand's gut? Nee, eine Mücke erschlagen. Also bei euch auf Arbeit war Gruppensprecherwahl. Was ist ein Gruppensprecher? Na, der kümmert sich ums ganze Organisatorische. Das ist der Einzige, der reden darf. Und so ein Konfliktlöser, sage ich mal. Ah, okay. Falls es in der Gruppe Ärger gibt. Ja. Dass man zu dem gehen kann im Vertrauen und man hat das erklären und so. Unter anderem halt. Und das heißt, man hat mit dem selber Ärger. Genau. Und auf jeden Fall war es ganz witzig, weil eigentlich muss das, glaube ich, jemand vom Betriebsrat noch mit überwachen. Entschuldigung. Und nee. Hat es halt nicht, dass wir halt, ist jemand anders eingesprungen, so als Unparteiische. Und die fand ich echt witzig, weil es halt die erste Frage, die gefallen ist, geheime Wahl oder offene Wahl. Und ich glaube, 4 meldeten sich für eine geheime Wahl und der Rest halt für eine offene Wahl. Und zwar halt eine Überzahl denn, die für die offene Wahl. Genau. Okay. Und dann meinte sie, okay, gut, dann machen wir offen. Eine offene Wahl. Wobei ich das so kenne, wenn einer geheim möchte, dann wird auch geheim gemacht. Eigentlich, ja genau. Also ich bin ja im schulischen Umfeld auch oft in so Wahlgeschichten involviert. Und da war es bisher auch immer so, dass wenn einer dagegen ist, sind alle dagegen. Genau. Bei uns war es nicht so. War nicht so. Nein, war eben ein bisschen merkwürdig. Dann haben wir ein bisschen rumdiskutiert und so und dann hat man aber keine Lust. Erst dagegen sein, dann mal rumdiskutieren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wer ist jetzt Gruppensprecher? Das verrate ich nicht. Ist geheim? das weiß keiner. Das Ergebnis ist geheim. Die Wahl ist offen, aber das Ergebnis ist geheim. Nee, ist ja egal. Wer ist denn jetzt Gruppensprecher von uns? Okay, nee, also du bist es nicht. Das wollte ich doch nur. Ach so, ja. Nee, der schade. Ich bin Leiharbeiter, ich darf gar nicht. Du darfst nicht, du bist Leiharbeiter. Genau. So. Ja, auf jeden Fall fand ich es ein bisschen merkwürdig. Merkwürdig. Und bei dir war es jetzt gar nicht. Nein, doch, war noch Geweih. Ja, was, Geweih? Bei dir war es ja noch geheim. Man hat ja nicht gesehen, wo das Kreuz hin ist. Genau. Aber ich war... Ey, das ist aber, das darf man noch gar nicht. Hä, darf man nicht. Der Zettel haben alle gesehen, außer die unter 18 waren. Aber ja, der Content war bestimmt erst ab 18. Die Wahlzettel sind erst ab 18. Das ist das Problem. Jetzt braucht man einen Explizitor. Warum? Weil wir jetzt hier Wahl... Weil wir sagen, dein Video brauchen. Ja, Wahlen sind erst ab 18. Das ist ab 18 Content, ja. Ja. Na puh, da sind wir ja jetzt in Teufels Küche. Verdammt. Verdammt. Das schneiden wir raus. Das machen wir. Besuchst du mich im Gefängnis? Natürlich. Nein. Nur noch fünfmal winken. Ah, nicht fünfmal singen war das. So, apropos Wahl, ja, ich war bei einer Wahl ja nicht anwesend. Und zwar wurde der Schulsprecher gewählt. Ja. Quatsch, entschuldige. Ich muss erstmal zu mir kommen. Ja, komm mal zu dir. Der ganze ab 18 konnte, das war mich völlig kirre. Und das umgeschmissene Halbstundenglas. Ja. Nee, es wurde gewählt der Schulrat. Ja. Und da bin ich ja mal ein Kandidat für. Hm. Weil anscheinend hat er keine andere Lust. Das Dumme war nur, dass ich darüber nicht informiert wurde, dass die Schulratswahl stattfindet. Und ich war nicht da. Ja. Tja. Enthalten, würde ich sagen. Aber es gibt ja Kooption. Briefwahl, ne? Nee, Kooption. Und zwar hatte ich, ich hatte mich dann an die Schule gewandt, habe gesagt, sorry, dass ich nicht da war, aber mein Kind ist ein schlechter Postbote. Ja. Er hat die Information nicht zugestellt. Verstehe. Ne? Und du hast schreibt mir auch mal zu Hause fangen. Nee, es war aber ein Zettel gewesen, okay, der unter den Malzetteln des Kindes untergegangen ist. Ja. Und okay, auf jeden Fall war es dann so, dass mir per Mail mitgeteilt wurde, dass man eine Kooption stattfinden lassen wird. Eine Kooperation? Eine Kooption. Was ist das? Und die Kooption ist, also eine Kooption ist, musste ich erst bei Wikipedia nachschlagen, was die Schule da überhaupt von mir will. Ja. Oder was sie mir mitteilen wollen. Du hast es ja auch gefragt, ne? Was ist denn das? Ja. Eine Kooption ist eine nachträgliche Wahl durch die Mitglieder. Ja. Das heißt, die Mitglieder dürfen bestimmen, dass noch jemand dazukommt. Mhm. Ja. Was aber jetzt zur Folge hat, also der Schulrat einer Schule besteht generell aus zwei Lehrern. Mhm. Zwei Eltern, zwei Schüler. Das hat zur Folge, dass alle beteiligten Gruppen einer Schule gleiche Anzahl von Stimmen hat. Ja. Wenn jetzt aber noch ein Elternteil dazukommt und die Lehrer, die machen, ist es schon spät. Ja, so spät ist es gar nicht. Ist eigentlich seine Zeit wie immer. Stimmt. Haben die Schüler, Quatsch, auch nicht. Na, wer denn nun? Weder die Lehrer noch die Schüler. Dann die haben die Eltern die Mehrheit, weil es gibt dann drei Eltern. Ja. Und jetzt was ich gerade, du bist einer davon. Natürlich, ja, über Kooption halt. Also, ja. Genau. Wo du nicht überall mit drin steckst. Überall. Überall, ich sag dir. Bei den Templern, bei den Assassinen. Genau. Ja. Apropos Templer. Ja, jetzt. Der Papst war da. Der Papst war da, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ich war arbeiten. Ja. Da kriegt man nichts mehr mit. Er hatte dich versucht zu erreichen, aber irgendwie. Ja. Ist nicht angekommen, seine Brieftaube. Seine Weiße. Ja. Der Papst war da. Der Papst, der Ratzinger, der Papst. Ja. Ich habe bloß mit dem Radio mitgekriegt, dass die Straßen ganz schön verstopft waren. Also ganz ehrlich, hätten sie im Radio nicht erzählt. Hätten es trotzdem alle gewusst. Woher habe ich das? Ich weiß es nicht mehr aus dem Radio. Ich weiß es, woher weiß ich es denn? Aus dem Fernsehen. Ich habe es im Internet. Nee, ich habe nicht mal im Internet. Mehr, ein Kollege hat es mir erzählt, dass der Papst da ist. Siehst du? Wo ich dachte, und ich habe nicht die schicken Sachen an. Nee, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja. Und auch die Straßen nicht so. Ich habe auf dem Bahnhof ein paar Polizisten mehr gesehen als sonst. Hm. Ja. Aber ansonsten. Erstaunlich, ja, wie dumm manchmal die Leute immer sind. Warum? Ich hab's einmal gewagt, weil ich später Schule damals hatte und habe ich mich einmal getraut, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren. Also das heißt von Hellersdorf bis nach Charlottenburg, Kaiserdamm da hinten, bis zum Messegelände. Und da habe ich gesagt, mache ich nie wieder. Also hin ging's noch, am Morgen, sag ich mal, und Straßen waren nicht ganz so voll. Und weiter. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt nochmal. Ganz kurze Pause, weil der Weg von Hellersdorf nach Charlottenburg ist sehr lang. Pause. Und gut, mein Korken. Auf jeden Fall sind da die Straßen schon voll und auf dem Rückweg habe ich mir gedacht, fahre ich mal durch die Friedrichstraße da hinten, ne? Ja. Oh, Da tue ich mir nie wieder an, die sind ja da alle völlig bekloppt. Und dann, wenn noch der Papst da ist und alle Straßen abgesperrt und so, dann trauen sich ja da, dass sie sich da immer noch lang trauen. Ah. Friedrichstraße. Das ist total schrecklich. Obwohl man sagen muss, Berliner Innenstadt, Straßenverkehr, Autoverkehr ist ja noch harmlos gegen das, was Echt? In Köln ist. Oh. Also ich war in Köln ja gewesen. Ungewohnt. Also in Köln ist es so, es scheint in Köln nur Einbahnstraßen zu geben. Und es scheint in Köln auch irgendwie keinen Lagerplatz für Bauzäune zu geben. Das heißt, man stellt die auf die Straße und macht wahrscheinlich einfach Phantombaustellen, weil man nicht weiß, wo man das Zeug sonst hinstellen soll. Also es ist unglaublich, wie viele Baustellen in Köln auf der Straße stehen. Ja. Und dann ist bei in Köln auch so, du hast ähnlich wie in West-Berlin kaum Parkfläche. Hm. Das heißt, du hast sehr viel mit Parkhäusern. Ne? Und viel bezahlen. Und die ja klar, die muss man auch bezahlen. Ich überlege gerade, wir waren jetzt im Hotel. Ich weiß nicht, ob das Hotel sogar die Rechnung übernommen hat. Hm. Auf jeden Fall. Warum sollten die? Ja, weil so ein Hotel ja vielleicht als Service sagt, okay, wir haben keinen eigenen. Die haben ja, die hatten irgendwie Parkplätze, aber die waren voll, glaube ich. Ja. Ich glaube, wenn man da bei Marien parken will, dann. Ja. Also in dem Hotel, wo wir waren, musste man auch extra bezahlen, den Parkplatz. Ja. Und das Fiese war gewesen, das Hotel war so abgelegen, dass du mit Auto kommen musstest. Ja. Weißt du? Und dann dachte ich so, also wenn ein Hotel, dann sollen sie lieber den Zimmerpreis erhöhen und dafür den Parkgebühren weglassen. Aber das sieht ein bisschen blöd aus, wenn ich ein Hotel baue, was nur mit Auto zu erreichen ist, obwohl ich dann sage, so Jungs, aber jetzt hier noch mit. Also alle, die ein Auto haben, zahlen erstmal Parkplatzgebühren und alle, die ein Auto haben, zahlen dann erstmal noch 5 Euro auf dem Zimmer drauf, weil sie ein Auto haben. Das ist so. Ja. Nee, und weiß nicht, ob sie es bezahlt haben. Auf jeden Fall, das Problem mit den Parkhäusern ist, dass die halt super, super eng sind. Ja. Und wenn du, wir sind diesmal nicht mit dem Leihwagen gefahren, wir sind mit dem Firmenfahrzeug gefahren. So. Und stimmt, was war das noch gleich? Das war ein Viano, glaube ich, Mercedes Viano, also ein Bus, Mercedes-Bus. Und der ist halt 2 Meter, glaube ich, oder knapp unter 2 Meter und die Parkhäuser sind nur 2 Meter. Und also das ist alles so ganz... Das ist cool, dann bist du nicht abgeschleppt, wa? Das funktioniert, würde im Parkhaus nicht funktionieren, das stimmt. Richtig, ja. Das habe ich nämlich mal bei YouTube, glaube ich, gesehen, hat irgendjemand bei Facebook ein Video gepostet, wo jemand einen Transporter, ich sag mal so wie vom A-Team, so ein Bus, was, abschleppen will. Lustig ist, wie ein A-Team-Bus. Und auf jeden Fall die Dachpfosten, sag ich mal, Dachpfeiler oder so, die Balken, die da drüber sind, davon, die waren unterschiedlich hoch. Okay. Das heißt, durch die ersten paar ist er noch durchgekommen, aber an einer ist er hingeblieben. Also beziehungsweise das der Abschleppauto ist noch durchgekommen, aber der, den er hinten drauf hatte, nicht. Na, wenn der Abschleppdienst sich das leisten kann. Das ganze Dach eingedrückt war. Sehr witzig, ja. Ja, und da sind, genau, also Köln muss ja mit Auto nach Köln, muss... Wie lange seid ihr gefahren? Oh, erstmal... 7 Stunden oder so, nee, war? Nee, also es waren 5 oder, also wir sind glaube ich 5 Stunden gefahren, sind aber wirklich schnell durchgekommen. Ja. Also mit 6 Stunden sollte man schon einplanen, ja. Aber es ist echt ein Ritt, also ich. Das ist ja schon anstrengend, ja? Ich bin nur mitgefahren, das war schon anstrengend. Nee, aber, ja, war cool gewesen in Köln. Ich hatte ja das unheimliche Glück gehabt, also, dass ich im Hotel mein Zimmer betrete. Hm? Und ich denke, warum steht in meinem Zimmer nur eine Couch? Und dann gucke ich, ach, da ist ja noch eine Tür. Und in dem anderen Tür war ein Schlafzimmer und da ging noch eine Tür ab und da war das Badezimmer mit Wanne und so. Ich hatte eine Junior-Suite bekommen. Boah. Ja, und dann habe ich einen Kollegen, also wir haben deine Kollegen immer als erstes, ich nehme das Zimmer. Nee, du hast ja nicht gelaufen. Ich habe laut ausgeatmet. Ach so. Entschuldige. Nee, es war so gewesen, wir haben halt eingecheckt abends um 23 Uhr, weil wir sind nach Feierabend, sind wir nach Köln gefahren, dann waren wir halt 23 Uhr so in Köln. Wir haben da eingecheckt und der Hotelier, der hat das, oder der am Empfang saß, der hat es halt verteilt. Hm. Also war nichts mit aussuchen. Ach so. Und dann haben wir uns halt, weil wir danach noch essen gehen wollten, hatten wir uns getroffen und ich sag so, ey, habe halt erzählt von meinen 2 Räumen und dann lachte schon ein Kollege und so von wegen, oh, du erzählst ja Quatsch und so. Ne? Und meinte so, ja, ich muss bei mir erst um die Säule rumlaufen, damit ich zur Tür komme und so. Ne? Und ich sage, nee, in echt. Und dann sagt er, was, mein Zimmer ist so, du machst die Tür auf und dann stehst du sofort im Bett. Ja. Ne? Und ich sage, komm, jetzt verarschst du mich doch aber. Und dann habe ich halt mir sein Zimmer mal angeguckt. Also er sagte so, ey, ich muss mir mal dein Zimmer angucken. Ja. Ich sage, nee, ich erst mal dein. weil ich halt nicht zurücklaufen wollte, sein Zimmer lag halt auf dem Weg. Ja. Und wir machen die Tür auf Und Tatsache ist das Bett neben der Tür, ne? Und ich sehe das Zimmer, diesen einen kleinen Raum, ja, wo du mit der geöffneten Tür die Badezimmertür versperrst, musst also reingehen, die Tür zumachen, okay, und ins Bad kommst, ne? Und ich sage, nee, tut mir leid, ey, wir können jetzt nicht in mein Zimmer gehen. Und wir sind halt doch erst mit in mein Zimmer und er kommt in den Vorraum, wo der Fernseher steht und dann sagt, oh, hast du einen großen Fernseher? Ich sage, warte mal, das ist der kleine Fernseher, ich kann das Schlafzimmer auch noch rein. Ja, das war schon echt cool. Und Maren, die ja in der Hotelbranche arbeitet, die hat mir erklärt, dass es halt wahrscheinlich daran gelegen hat, dass das Hotel ausgebucht war. Und dann machen die halt, wenn die keinen Einzelzimmer mehr haben, machen die halt ein Upgrade und da war halt eben die Suite noch frei. Ja, ne? Die Präsidenten-Suite. Nee, die haben, also, die haben sehr schöne Zimmer. Also das Hotel ist auch so super, das Frühstück war klasse, also echt, ja. Toll, das Gesicht von deinen Kollegen hätte ich gerne gesehen. Ich sag mal so, ich habe jetzt auch nicht so viel von dem Zimmer gehabt, dadurch, dass wir da wirklich ja nur geschlafen haben. Ja. Eigentlich habe ich eher den größeren Nachteil gehabt, weil ich habe so einen weiten Weg zum Bett gehabt. Ich musste erst durch einen Raum durchlaufen, bis ich im Bett war. Und die Wanne konnte ich auch nicht nutzen, die fand ich eher nachteilig, weil du konntest die Dusche nicht, also diese Brause, die Duschbrause nirgends befestigen. Das heißt, das, was ich sonst gerne im Hotel mache, und zwar stundenlang unter der Dusche stehen, hoffentlich hört es jetzt kein Hotel, die laden mich dann nicht mehr ein. Nee, das war da halt nicht möglich, weil ich musste das Ding selber halten. Ja, aber es war wirklich schön. Wie bitte? Julia lachte gerade, glaube ich. Ich höre leider, wenn man Kopfhörer auf hat, hört man die Hälfte, aber Julia hat, glaube ich, gesagt, das Ding selber halten. Ja? Ja. Das ist was ihr Frauen nicht versteht. Das müssen wir halt immer alles selber machen. Ja. Genau, ja. Also war echt cool gewesen. Neben dem Zimmer, ich war ja auch, hatte ich auch geschrieben mit einem Kollegen, dann in einem Musikgeschäft, was ich in Köln mal entdeckt habe. Und in dem Musikgeschäft haben wir uns halt eine Gitarre genommen und haben uns in einen Raum gesetzt. Wir sind nach der Messe sofort, also ich war in Köln wegen einer Messe, sind nach der Messe sofort in dieses Musikgeschäft gestürmt in Anzug, haben uns da so eine hochwertige Gitarre gegriffen und dann wurde uns halt ein Raum gegeben, so ein Schalldichter, wo Verstärker drin standen, ganz viele, und dann haben wir halt die Gitarre an einen Verstärker. Achso, haben sie dich nicht ausgedacht wegen der Mini-Verstärker? Wie? Na, warst du nicht mal hier in Berlin in so einem... Achso, ja, da hatte ich mal, stimmt, hatte ich mal erzählt, ja. Ne, und dann haben wir, warte mal, da habe ich auch, das hast du ja auch noch nicht gesehen, da war ich sehr erstaunt, wie gut mein Kollege Gitarre spielt, war echt gut. Da haben wir halt da, haben wir da Gitarre gespielt, genau. Ich sehe nur noch Anzug. Raute FB dahinter. Ja, der Facebook, genau, also wenn man bei Twitter Raute FB hintermacht und Twitter entsprechend informiert hat, dann wird es bei Facebook mit veröffentlicht. Wenn man Facebook entsprechend informiert hat, genau, dann wird es bei Facebook veröffentlicht. Genau, und da hat mein Kollege auf dieser, für die Kenner unter euch, auf einer Gretsch-Gitarre. Gesundheit. Danke. Genau, und da haben wir dann halt da gespielt, bis wir aus dem Laden rausgeworfen wurden, weil er geschlossen hat. Ja, warte mal, er hat noch, soll ich jetzt ein bisschen damit nerven, tut mir echt leid, aber es... ich fand das gerade cool. Also, ich weiß nicht... ich bin ja so ein Maximum-Rocker. Man kennt ihn ja nicht, deswegen kann ich es ja eigentlich nur sagen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ich sage das jetzt mal verschlüsselt unter Vorbehalt, in Jugendzeiten groß geworden mit einem Nena-Gitarristen, also der bei Nena Gitarre spielt. Und die müssen halt öfter mal gejammt haben. Und dadurch hat er halt in seiner Jugend sehr viel mitgenommen, was Gitarren betrifft, und kann entsprechend gut spielen, wenn er auch selten spielt. So, und dann, warte mal, ich habe noch ein anderes. Hört sich jetzt ein bisschen nach Kontrabass an, aber ist tatsächlich auf einer Gitarre gespielt. Mats ab. Ah. Hör den Kontrabass nochmal. So, jetzt kommt er. Ah. Genau, also das cool. ist der Spaß, den wir da gehabt haben und allein deswegen hat sich eigentlich die Dienstreise auch schon gelohnt. Also es hat wirklich... Fünf Stunden Fahrt für... Fünf Stunden Fahrt für eine halbe Stunde Spaß im Musikgeschäft. Ja. Nee, war sehr cool gewesen. War sehr, sehr cool gewesen. Also hat er gut gemacht. Also der Rest stimmt dann natürlich auch. Ja... Kalorienzähler. Ich dachte, weil er gerade so eine Waage ist. Ich dachte, du ja. benutzt dein iPad als Waage. Genau, ich habe die Waage-App auf dem iPhone. Nee, aber das Kalorienzähler-Programm, was ich hier drauf habe, hat die Eigenschaft, dass wenn ich es anklicke, dass es dann gleich wieder weggeht. Okay. Und so muss ich, meine, Feature, ja? muss ich meine Kalorien halt selber zählen. Okay. Eins, zwei, drei. Apropos, okay. ich habe mal so einen Test jetzt gemacht. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen. Und da steht drin, wir sind zu dick, dass man mit viel Essen auch dünn werden kann. Und Nein. jetzt habe ich das mal probiert. Ja? Scheiße, genau, jetzt bin ich auf einem anderen Trip. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe zum Frühstück jetzt mal eine ganze Woche lang morgens zwei Eier gegessen und Hühnchenfleisch. Ich liebe Frühstückseier. Ja. Und ja, was soll ich sagen, es hat funktioniert. Also... Man nimmt tatsächlich nicht zu. Das ist erstaunlich. So. Man nimmt sogar ab, ja. Ja, Bauchumfang? Ich habe das jetzt, also ich, es ist ja so, am Gewicht kann man es ja nicht wirklich messen eigentlich, weil wenn man gleichzeitig Muskelmasse zunimmt, dann ja, ist blöd, ne? Könnte sich das ausgleichen und du bleibst bei null, ja. Genau, also morgens Frühstückseier, haut euch rein, kann nichts passieren, ja. sei denn sie sind faul. Und auch auf dem Sportplatz. Nee, nicht mal. Also das ist, glaube ich, nicht mal nötig. Okay. Ja, ich habe nur gemerkt, dass es länger vorhält. Also, dass man dann später Hunger hat. Ja. Und im Prinzip hast du das, was du dann sonst früher essen würdest, ja schon beim Frühstück mitgegessen. Ja, ich esse gar kein Frühstück. Ja, vielleicht das solltest du nicht machen. Ja. Ach. Frühstück ist wichtig. Doch, das Einzige, wenn ich Frühschicht habe, esse ich jetzt endlich mal Frühstück, weil ich mittags ja nichts esse. Also, beziehungsweise ich mache mir da nichts. Hm. Und ich habe heute mal ein richtig leckeres Brötchen geholt. So mit Salat und Tomaten. Und Brötchen ist, glaube ich, das, was da nicht so gut ist. Ich weiß, Vollkornbrötchen. Ist, glaube ich, auch nicht besser. Ja, ich weiß. Nee, aber was ich in dem Zusammenhang, also weil ich wollte halt das mal probieren, eine Woche lang morgens zwei Eier essen. Ne? Du findest jetzt die richtige Diät für mich heraus. Und Hühnchenfleisch wollte ich halt mal probieren. Und jetzt dachte ich aber, Eier kochen dauert ja so lange. Und habe im Internet mal geschaut und deswegen kommt ja auch mein Beitrag, den du noch nicht kennst. Mhm. Ich habe meine Frühstückseier in der Mikrowelle gemacht. Den ich noch nicht kennen kann. Den du noch nicht kennen kannst, weil du ja so wenig Zeit hast im Moment. Genau. Ja, ich habe meine Frühstückseier in der Mikrowelle gemacht. Aha. 2 Minuten. Bis also nicht mal anderthalb Minuten. Nee, ohne Schale. Also einfach aufschlagen, eine Schüssel, Deckel drauf, in die Mikrowelle, anderthalb Minuten, fertig. Mhm. Keine Pfanne abzuwaschen. Okay. Die habe ich ausgebürstet. Die Schüsseln, die, also man muss dann, wenn man die Schüssel, muss man dann gleich ausbürsten, weil Ei hält sich an der Schüssel fest. Ja. Ach so. Ja, und die, du brauchst nicht die Mikrowelle sauber machen, wenn du den Deckel drauf hast. Wie machten die das? Keine Ahnung. Ja, die halten sich da fest. Keine Ahnung. Okay. Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ja. Okay. Genau. Also laut dem Buch, was ich gerade lese. Wie kriege ich jetzt in anderthalb Minuten mein Hähnchen, mein Huhn? Das habe ich mir vorgebraten. Da habe ich die Packung genommen und habe mir die für die ganze Woche vorgebraten und habe zum Frühstück, wie viel, siehst du, das wollte ich gerade mal in Erfahrung bringen, wie viel 100 Gramm hatten das, diese Packung Hühnchenfilet gehabt? 400 Gramm. Also ich habe jetzt quasi die letzten 5 Tage, das heißt 100 Gramm Hühnchenfleisch zum Frühstück gegessen. Ja. Mit 2 Eiern. Genau. Gut. Ja. Sieht man es mir nicht an? Du siehst so glücklich aus. Ja. Genau. Ja. So, gab es jetzt noch was Besonderes? Wie, war das alles noch nicht besonders? Doch, war schon cool. Also. Jetzt ach so, nach Hause? Nee. Wir sind schon bei einer Stunde. Ja, eben, deswegen frage ich. Aber ach so, wir müssen jetzt noch 4-mal umdrehen, ne? Weil wir müssen ja, falls wir wieder nicht dazu kommen. Ach so. Damit sich die Leute das einteilen können, unsere Hörer. Also ja, aber jetzt ist die Frage, wie unser Hörer den Podcast hört. Also ich selber höre ja auch Podcast und wenn ich dazu komme. Bei mir ist es so, dass ich einen langen Podcast vielleicht als Anregung für euch, ja, also ich höre, muss ich ganz ehrlich sagen, auch gern Podcasts, die 2 oder 3 oder 4 Stunden gehen. Sowas gibt's auch. Über, ja, knapp über 3 Stunden war mein längster Podcast. Ja, also ich glaube, ich hatte 4 Stunden. Nicht stückel ich mir denn immer. Genau, und ich höre die auch, also ich finde, das kann man auch machen, weil wir unterhalten uns hier locker und wenn man dann, es ist ja kein tiefgreifendes Thema, wo man dann den Anschluss verliert. Also es macht durchaus Sinn, wenn ihr euch diesen Podcast jetzt für eine Woche einteilt. Genau. Also machen wir jetzt einen 4-Stunden-Podcast vor 3. Nein, du musst jetzt keine 3 Stunden machen. Ja, aber ich mache das immer so, dann höre ich den Podcast und weiß ich ja ungefähr, wenn die so rumlabern, wie viel Zeit habe ich noch? Und wenn die dann zum Schluss kommen, sage ich, und ich habe nicht mehr viel Zeit, vielleicht geht das nächste Thema, weiß man ja mal nicht, wie lange das geht, dann mache ich immer halt Pause und fällt es mir immer die Woche so ein, weil ja immer wöchentlich raus. Also wir machen das ja wie auf so einer Party. Da sitzt du ja auch nicht die ganze Zeit mit den gleichen Leuten zusammen. Und trotzdem kannst du, wenn du einsteigst, also wenn du dazukommst, immer wieder einen Einstieg finden. Ja. Ne? Das heißt, jetzt muss Julia übernehmen für mich und danach mache ich die letzte Stunde mit Julia nochmal. Nein. Dann übernehme ich für dich wieder. Nee, ich sehe eher so, da läuft, ach egal, auf jeden Fall, ihr fühlt euch nicht gezwungen, diesen Podcast jetzt von vorne bis hinten durchzuhören in einem Ritt, ja, also genau. Ihr habt's in der Hand. Ihr habt die Wahl. Ihr habt die Macht. Ja. Ihr habt die Macht. Die Wahl. Macht ein Kreuz. Ah, 3 Kreuze. Ey, bei der Wahl habe ich 3 Kreuze gemacht. Hier ist ein Wort jetzt. Ja, toll, ne? Ich hatte, man reiche nur mein Telefon. Das reichst du dir selbst. Ja, ich weiß schon. Bei dir. Ich hatte mir noch, ich hatte irgendwas erlebt, aber du hast ja auch noch Notizen. Ich würde sagen. Ja, ich bin mit meinem durch. Du bist Wahlen, mit Papstbesuch, Geburtstag. Genau. Was mir. Das hatten wir alles schon. Ja. Ja. Ich habe meine Notiz gerade gesehen und deswegen. Ach so. Also. Und zwar, es gibt einen, hat mit Politik noch zu tun. Es ist mir neulich durch Zufall eingefallen. Es gibt einen Politiker, ich glaube, der ist von der SPD und ich glaube, der heißt Krüger. Das ist natürlich jetzt echt der beschissenste Name, den man suchen kann für einen Menschen, weil so heißt ja jeder. Thomas, das könnte sein. Thomas. Ich allein kenne schon einen, der kein Politiker ist. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Mal gucken. Ich habe neulich einen in der U-Bahn gesehen. Ah, okay, ich habe ihn gefunden. Der sah so aus wie er? Nee, ich hatte also Folgendes. Ich hatte neulich jemanden in der U-Bahn gesehen und dachte, der kommt mir bekannt vor und war mir sicher, dass das ein SPD-Politiker ist. Hm. Aber, wie ich jetzt gerade rausfinde, er ist es nicht. Und zwar war Folgendes. Upsala. Dieser Politiker war mir in Erinnerung, weil ich habe als Jugendlicher in einem Jugendclub hier um die Ecke gesessen. Hm. Oder war da, wie sagt man, abgestellt? Nee, wie sagt man, wenn man sich irgendwo aufgehalten hat? Ich war da halt immer da in diesem Jugendclub. Ich habe da abgehangen quasi eine Zeit lang. Oh, und irgendwann wurde uns mitgeteilt, dass hohe Politiker zu Besuch kommen und sich den Jugendclub angucken werden. Hm. Und jetzt ist es ja so. Hab dann vorher kaputt gemacht, damit sie renovieren. Nee, aber der Ansatz ist schon richtig. Und zwar ist es so, dass die Politik ja Geld gibt für sowas. Hm. Das heißt, wir wollten die natürlich freudig empfangen. Und was habe ich gemacht? Und nur auf die Blasen kaputten Luftballons. Das war, ich war glaube ich 17 oder so gewesen. Das heißt, es ist schon ein paar Jahre her. Und ich war in der Computerabteilung ganz aktiv. Aber nicht viele Jahre. Das ist schon, es ist leider, für mich leider schon sehr lange her. Nee, und ich hatte die Idee, dass wir die Köpfe von diesem Politiker auf dem Bild mit Nackten machen. Und hatte nackten. Du meinst, das macht einen positiven Eindruck? Dann pass mal. manchmal ärgert man sich, dass man gewisse Sachen nicht aufgehoben hat. Ich hatte einen Bodybuilder rausgesucht, ein Bild von einem Bodybuilder. Ah, einen schwarzen. Und hab, der halt so, kann durchaus sein, dass es der gewesen ist. Und hab, ich glaube, das waren damals sogar noch eingescannte Fotos, weil Internet war, glaube ich, noch nicht. Und ich hatte, das war so die Zeit, wo ich wusste, ich will zum Fernsehen und ich möchte in dem Bereich arbeiten, wo die so grafische Spielereien machen, also die Effektgeschichten. Ne? Ja. Und geritten von dieser Idee habe ich halt eben viel damit experimentiert und habe eben einen Bodybuilder gehabt und habe dort den Kopf von diesem Politiker aufgemacht, der nackte, jetzt habe ich voll, das war eben die eiskalte Rechte auf das Mikrofon. Nee, habe diesen aber alles schon Ritual, oder? Diesen Kopf halt darauf gemacht. Ja. Eine Marotte. Und das hat man denen dann halt auch gezeigt, ne? Und das fand der auch witzig und so, seinen Kopf auf dem nackten Body. Hat er sich gedacht, dann dachte er, ihr kriegt keinen Cent. Pass auf, und jetzt kommt's. Es ist im Internet. Nee, das Bild nicht. Aber was passiert ist, einige Jahre später. Flashmob. Nee, gab es eine Wahlkampagne der SPD, da waren die ganzen Politiker nackt abgebildet. Na super. Unter anderem auch er, wo ich so dachte, die Schweine, haben die mir meine Idee, warum kann ich denn hier nicht auf Bilder klicken? Die haben mir... Kannst du doch da oben, achso. Ja, da ist er doch, da. Oh. Ja, ich komme mit meinen fetten Fingern nicht dahin. So. Du bist kein Videospieler. Genau, so sah der damals aus. Also müsst man nach Thomas Krüger googeln. Oh Gott, das ist ja, so der, sah der aus. Der sieht aus, darf man das sagen? Wie ein Hell's Angel. Okay, mir wäre fast was anderes rausgerutscht. Ja, er sieht aus wie ein Hell's Angel. Genau. Bandito. Hier, da ist es. Da ist es. Das ist nicht mein Bild, ne? Ja. Aber es gab eine Kampagne, wo die sich tatsächlich nackt abgebildet haben, diese SPD-Politiker, das war nicht nur er gewesen. Super. Und zwar eine ehrliche Haut. Ne? Wir wollen das sehen. Ja, und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe einige Jahre früher in einem Jugendclub was den gleichen Kopf genommen. Nee, nicht den gleichen. Vielleicht hat er denselben Kopf genommen. Ja, habe ich seinen Kopf schon auf einen nackten Körper montiert und Tatsache wurde daraus, also jetzt nicht, wahrscheinlich nicht, haben wir jetzt nicht ausgelöst, obwohl vielleicht war es wirklich so, dass er gesagt hat, hey, ich war neulich in so einem Jugendclub und da war mein Kopf auf einem Bodybuilder-Körper und mein Körper sieht ja eigentlich schon fast aus wie der eines Bodybuilders. Lass uns doch mal eine Wahlkampagne so machen. Ja, okay, er sieht ein bisschen aus wie eine Fleischwurst. Das hast du gesagt. Nein, das war Satire gewesen. Ach so. Nee, er hat sich da halt, hat er Brüste? Er hat sich halt da selber jetzt nackt dargeboten, ja. Ist ja nicht mein Problem. Man muss schon wissen, was man tut. Genau. Meine Augen. Musste ich so dran denken und da war ich im Nachhinein sehr stolz auf mein 16- oder 17-jähriges Ich, was diese Idee halt vorher schon hatte. Köpfe von Politikern auf nackte Oberkörper. Ein Fetisch. Ja. Mein Fetisch. Genau. Das ist, was mir gerade so eingefallen ist. Deswegen steht in meinem Handy Politiker nackt. Damit ich das nicht vergesse, der Welt mitzuteilen. Na gut, wenn jemand mal dein Handy findet. Warte mal, da können wir mal durchgehen. Was passiert... Ah, mir fällt gerade noch was ein, wo ich es lese. Genau. Was passiert, wenn man mein Handy findet? Ja. Ist erstmal eine Latte von Notizen. Unter anderem zum Beispiel, ich habe heute jemanden in der U-Bahn gesehen, der hatte ein MP3, also der hatte, Quatsch, hatte Kopfhörer auf und hat wahrscheinlich Musik gehört. Mhm. Und jedes Handy hat ja heutzutage in der Freisprecheinrichtung so eine Klammer, dass man sich das Mikrofon irgendwie... festklammern kann am Körper. Ne? Er hat es an der Nase gehabt. Nee, er hatte so eine Klammer ja nicht dran. Ach so. Hat eine Wäscheklammer genommen. Der saß in der U-Bahn, hatte eine Wäscheklammer, eine gelbe Wäscheklammer und hat damit die Kopfhörer an seinem Shirt festgeklammert. Sehr trendy. Fand ich immer. Fand ich super. Bestimmt auch bald Hello Kitty und SpongeBob Klammern. Ja, fand ich auch super cool. Und vielleicht gibt es auch so Sachen für dich wie von Marvel, denn Spider-Man-Klammern. Ja. Hey, das machen wir. Wir werden reich. Irgendwas hatte ich. Was zum Reich werden? Nee, zum Reich werden haben wir diesen Esel, wo man am Schwanz zieht und dann kommt das Geld raus. Ja. Nee, ich hatte noch irgendwas anderes. Ja. Jetzt ist es mir entfallen. Was ist, wenn man dein Handy findet? Ich weiß. Weißt du, was mich voll nervt? Taxi, merk dir mal Taxi. Was nervt dich denn nicht? Taxi? Achso, mich nervt, dass es von Apple diese alten iPod Nanos nicht mehr gibt. Der Nano ist es, der Shuffle ist der ohne Bildschirm. Der Nano ist, welcher war das? Ist der richtig kleine, der ist jetzt eckig, also quadratisch. Ja, wie sah der vorher aus? Und vorher war das so ein höherer, mit so einem höher gezogenen Display. Ach, diese langgezogenen. Genau. Ja, so einen hätte ich nämlich gerne. Ja, ein Arbeitskollege von mir auch. Dann habe ich mal geguckt und dann gibt es bloß noch diese quadratischen. Also Apple verkauft die alten nicht mehr. Das nervt mich voll. Na, die haben doch, da gibt es diesen blöden Witz im Internet, dass man den iPod einfach durchgeschnitten hat, den Nano. Also. Da gibt es nämlich den ohne Bildschirm und den mit Bildschirm, die gibt es jetzt einzeln. Also im Prinzip, wenn du die beiden nehmen würdest, aufeinander stecken, dann hättest du den Nano. Ein Transformer. Ja, Taxi. Taxi und Kollege, merkt ihr mal. Also Taxi-Kollege. Taxi folgendes. Ja. Da, neulich klingelte mein Handy. Hm? Und weißt du, wer dran war? Taxi? Genau, Taxi. Da war ein junger Mann dran und der sagte, ja, ich wollte mal anrufen und ich wollte mich mal bedanken bei Ihnen und so. Ich sage, wofür denn? Ja, den Beitrag, den Sie geschrieben haben über mein Taxiunternehmen. Ach, WLAN-Taxi? Nee, der Hummer. Das Taxi. Ach so. Ja, der hat angerufen und der sagt, ja, ich wollte es eigentlich schon vor langer Zeit machen mit dem Anrufen. Cool. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft und so. Genau. Ja. Und hat er sich, das fand ich sehr cool. Jetzt gibt's eine Freifahrt. Na, ich habe es ihm gesagt, na, pass mal auf, wir treffen uns mal. Wir machen einen neuen Bericht. Und da mache ich mal Fotos von innen. Genau. Ja. Während der Fahrt. Während der Fahrt. Mit nackten Frauen. Nach Russland. Ja. Nee, und da hat er hat gesagt, sein Taxi ist gerade in der Reparatur. Und er meldet sich nochmal. Cool. Ja, aber mal gucken. Ich guck mal mit. Ich melde mich nochmal, ist ja so ein Satz. Das ist mein Kollege, der ja. kümmert sich immer um die da, Fotos. Übrigens, da gab es damals, das fand ich sehr cool. Wo wir Kollegen sind. Kollegen, merken, ja. Ich habe noch was anderes. Okay. Nee, da gab es ja damals der Michael Kessler, bekannt aus Manta Manta, bekannt aus RBB, Kajak gefahren. Und sehen Sie demnächst im Kino. Und Michael Kessler aus Switch, bekannt. Und zwar macht er den Günther Jauch immer. Ach so, ja. Michael Kessler, der mit der großen Nase. Hm? Den kennen wir aus Manta Manta. Das ist der Typ, der in seine Stiefel pullert. Stimmt, richtig. Ja, genau. Ja. Und der hatte Quiz-Taxi. Der hatte so ein, der hat als Taxifahrer durch Berlin eine Sendung gemacht. Das heißt, er ist Taxi gefahren und die Leute, die eingestiegen sind, wurden gefilmt und er hat sich mit denen unterhalten. Ja. Und das fand ich mal sehr cool, weil er hatte das, das wurde ja produziert. Ja. Und während der Produktion konntest du live übers Internet zugucken. Ja. Das heißt, er hatte dann gesagt hier so mit Livecam, so ich fahre jetzt los. Und dann konntest du halt das so mitkriegen und den konntest du anrufen. Und dann hat er dich abgeholt und dann ist er mit dir gefahren. Oder er hat Leute auf der Straße halt aufgegriffen. Aber die wussten davon. Na, er hat dann gesagt, so, wenn du jetzt einsteigst, hier ist eine Kamera, das wird gefilmt für ein RBB, Nachttaxe oder so hieß es. Ja. Und ja, willst du mitmachen? Und dann haben einige Leute haben halt gesagt, ah nee, mit Kamera will ich nicht. Andere haben gesagt, oh ja, mache ich. Er hat gesagt, gut, dafür brauchst du die Taxifahrt halt nicht bezahlen. Ne? Ja. Und ich fand das cool. Ich hatte eigentlich auch mal vor... Ich hätte mal reingeschalten. Aber ich, eigentlich auch mal vor, den anzurufen und da auch mal mitzufahren. Weißt du, hätte man gleich einen Podcast machen können. Genau. Und dann sagst du noch, ich krieg das Videomaterial und dann mache ich mir so einen Arnold Schwarzenegger-Körper unter dem Kopf. Genau. Ja, cool. Das finde ich nämlich immer so toll am Blue Moon, wenn dir das was sagt. Da kennst du Blue Moon kenne ich, ja. Ja, von Radio Fritz. Das ist wieder. Radio Fritz, genau. Kann man genau. übers Internet auch die Sendung hören, ne? Genau. Talk. Was findest du da cool? Ah, dass einfach nur gequatscht wird. Ja, genau. Deswegen, also ist ja, naja, nicht immer finde ich es toll, weil manchmal gibt es halt auch so Themen, die mich nicht interessieren. Aber deswegen quatschen wir, deswegen machen wir Podcast. Genau. Und auf jeden Fall, vieles davon interessiert mich und das finde ich immer cool. So auch zu hören, was andere Leute, also, wenn die ihre Geschichte erzählen. Also. Ja, da siehst du, die Idee hier war ja auch gewesen, das so themenspezifisch aufzuziehen. Das haben wir auch eine Zeit lang mal probiert, wo wir gesagt haben, wir haben ein knallhartes Thema. Also auch in dem Projekt, was ich ja vorher betrieben habe, was auch Podcast, 150 Folgen Podcast hatte. Ja. Da war es ja auch so, dass da immer der Versuch war, vielleicht ein Thema aufzugreifen, ganz spezifisch nur dieses Thema zu behandeln. Aber ich, ja, ich bin mir unsicher, ob das vielleicht so sogar der bessere Weg ist, wenn man einfach locker guckt, wie sich das entwickeln lässt, wie sich das entwickelt, dieser Podcast. Weil ich überlege, wenn ich Podcast höre, dann finde ich, glaube ich, diese Podcast auch besser, wo es nicht so ein festes Thema ist, wobei ich die auch gern höre. Das kommt immer drauf an, ja. Aber da höre ich ja nicht alle. Ich sag mal, bei uns war ja die Kritik, die ich ja dir mitgegeben habe oder uns mitgegeben habe. Wir wollen hier keine Kritik. Das ist der falsche Ort für Kritik. Doch. Ja, dass wir so schnell die Themen switchen. Ja. Wir springen zu schnell hin und her. Ja, okay. Das, genau. Und das mag ich dann auch wieder nicht. Ja, na, dann müssen wir uns überlegen, ob wir mit einem Thema, bevor wir zum nächsten gehen, durch. Aber wenn ich jetzt so an unsere aktuelle Sendung zurückdenke, denke ich, hat es ganz gut geklappt. Ja. Hast du noch was zur Nachttaxe zu sagen? Würde ich gerne mal gucken. Hast du noch zu Taxi irgendwas zu sagen? Ich würde gerne mal mit der Hammer-Taxi mitfahren. Ja. Achso, ich habe übrigens die Beiträge, die sich auf diese Themen, die wir hier besprechen, beziehen. Ja. Die sind alle in den Shownotes verlinkt unter sylvmedia.de/blog. Ja. Ja, wenn ihr euren Podcast über iTunes bezieht, dann wisst ihr von dieser Webseite gar nicht und da wisst ihr gar nicht, dass ihr da durchaus viel einigen verpasst. Content verpasst. Genau. Also ist ja mal so viele Bilder. Ne? Ich versuche euch viel über Bilder zu vermitteln. Ausmalbildchen. Ah. Genau. Okay. Genau. Nachttakt. Wir hatten gesagt. Ach so, genau. Und dann hatte ich noch eine E-Mail gehabt. Und zwar. Du bist jetzt mit deinem Kollegen? Kommt gleich. hatte ich eine E-Mail gehabt von der Firma, die die Bundy-Taschen produziert oder herstellt oder machen lässt oder wie auch immer. Ja. Und der schrieb auch, oh, toller Beitrag über die Tasche, hat ihm sehr gefallen und aus diesem Grund bist du ja heute auch im Besitz einer Tasche gekommen, weil ich, er fragte, ob er mir einen Gefallen tun kann, und da habe ich gesagt, ja, dem Holger eine Tasche geben, wäre eingefallen. Ja, Super, ja. Danke. Genau, also Bandi, der Beitrag dazu. Jetzt zur Info, ich werde mir auch diese Zusatztasche dazu holen. Ja, also die ist ganz cool. Also genau. Die jetzt, also man muss ja so sagen, es ist ja so, dass ich halt im Internet immer nach Sachen gucke und wenn ich was toll finde, dann schaue ich mir es genauer an und dann erzähle ich euch davon. So genau. Ist das Prinzip. Ja. Also ich mache es auf meine Amazon-Wunschliste. Nicht, dass ihr denkt, dass es andersrum kommt. Also es ist nicht so, dass ich angerufen werde und gefragt werde, kannst du nicht mal was erzählen? Ja. Ja. So, und zwar bei der Tasche war es halt auch so, dass ich fand die ganz cool, dass die im Prinzip wie ein Anschnallgurt so quer über den Körper geht, ne? Ja. Liegt eng an, kannst du Jacke drüber ziehen. Schaut euch das im Beitrag an. Also ich kann sie euch wirklich nur und empfehlen. Und ich kann sie euch nicht empfehlen, weil Holger auch eine geschenkt bekommen hat, sondern weil sie halt wirklich praktisch sind, ja. Wollte ich gerade sagen, ich habe nämlich, erst bin ich immer mit Rucksack rumgelaufen, hatte ich jeden möglichen Krempel drin, den ich gar nicht brauche. Ja, viel kriegst du aber in die Tasche nicht, also deinen Rucksack. Nein, genau, schon deswegen, schwierig. Da wollte ich ja gerade zu dem Vorteil kommen, ja. Weil dann habe ich mir ja diese Umhängetasche geholt, die ja eigentlich viel zu groß ist. Ah, ja, ist ja genau. Da dachte ich mir, okay, da machst du jetzt nur das Nötigste drin. Also ich nur, wenn du mal einen kleinen Kram hast. Ich habe mich gewundert, dass du heute ohne Tasche kamst, ja. Weil sonst hast du mal eine Tasche bei, wo dann 1000 Kram drin genau, ist. Genau, wenn ich was zu zeigen habe. Ja. Was im Podcast ja auch unheimlich praktisch ist. Wenn ich dir was zeigen kann, ach so, vor dem Podcast. Ach so, verstehe. Nee, keine Ahnung. Ja, und jetzt habe ich endlich was so. Ja, guck mal, also die ist wirklich so groß, dass ein Portemonnaie locker reinpasst. Du kannst sogar ein kleines Notizbuch reinpacken. Du kannst ein Handy reinpacken. Du hast ein Notizbuch? Ja. Machst du Notizen? Mhm. Du machst Notizen? Ja. Was schreibst du dir so auf? Was meine Kollegen für Scheiße gebaut haben. Nee, Quatsch. Ich mache mir so Notizen für die Arbeit. Ach, für die Arbeit, okay. Mhm. Weil also, manchmal, wenn ich mich dann mit der Schicht abwechsel, dann kommen doch ziemlich viele Informationen. Also nicht privat. Ah, okay. Also doch, ich, privat auch. Also es gibt wenig Leute. Ich habe ja einen russischen Kollegen, der bringt mir jetzt stückweise mal so ein bisschen Russisch bei. Ach, cool. Ja. Also nur ganz klein bisschen. Ja. Nee, viele davon kann ich gar nicht aussprechen. Ich kenne wenig Leute, die ein Notizbuch haben und sich auch was aufschreiben. Ja. Das ist so eher eine seltene Gattung. Also ich habe auch ein Notizbuch und ich schreibe mir auch sehr viel auf. Na, ich schreibe mir nicht viel auf. Julia hat auch ein Notizbuch, aber... Julia hat sogar zwei. Aber ich glaube, du, Julia, schreibt sich eher aus beruflichen Gründen Dinge auf. Also ich schreibe mir ja, also bei mir alles, was reinfließt und hängen bleiben muss, schreibe ich mir auf. Dafür habe ich mein iPhone, diesen Notizblock da. Ja, ich. Also muss ich sagen, da bevorzuge ich, ich habe auch alles ausprobiert, was es an Notizmöglichkeiten gibt, so auf der Welt. Und dafür finde ich zum Beispiel so ein iPad wieder unpraktisch, weil es so groß ist. Ja, genau. Und ich bin deswegen über Stift und Zettel gelandet. Also ich finde, also ich habe so ein Moleskin, ich lüge. Ich habe auch ein Moleskin mal gehabt. Hm? Aber ich bin, das sind diese Notizbücher mit diesem Gummi und drum diese ursprünglichen, was angeblich auch Leonardo da Vinci, glaube ich, oder wer war es? Nee, Hemingway hatte, glaube ich, eins. Ich habe aber jetzt eins von, das heißt X17 oder so, mir fällt der Name der Firma nicht mehr ein, aber was da cool ist... Ein Taschenrechner drin. Nee, das ist das, wo wir die Sprüche mal rausholen. Das sind einzelne Hefte und die werden mit dem Gummi in diesem gesammelten Buch befestigt. Ach so. Habe ich darüber mal einen Beitrag geschrieben? Eigentlich mache ich über coole Sachen immer einen Beitrag. Ich schreibe jetzt mal auf Notiz. Mein Problem ist immer, dass ich mir... Genau, gib mal her. Dann, also die gibt es natürlich auch in allen Größen. Ich habe immer den Nachteil, irgendwie, ich kann mir den Platz nicht so richtig einteilen. Also, guck mal, du hast hier so einzelne Hefte in diesem Notizbuch drin, ne? Und die sind, das ist du kannst halt ein Heft nehmen für eine... Genau. Eine Thematik, ne? Ein berufliches, ein privates. Und wenn es voll ist, nimmst du das raus, legst dir das zu Archivierungszwecken in den Schrank und machst das nächste Heftchen hier rein. Das ist natürlich cool. Und dann hast du eben auch diesen klassischen Gummi hier zum Festhalten, ne? Das, und das habe ich halt in größerer Größe. Du kennst es ja, du hast. Ich habe diese stinknormalen schwarzen mit diesen roten Ecken drin. Das so jeder, das sind okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Notizbuch kann man auch durchaus mal 15 bis 20 Euro ausgeben. Mit zu viel. Das ist, ja, das klingt erstmal viel, aber das ist viel, ja, okay. Aber ja, ich bin mir nur unsicher bei der Größe von Notizbuch. Also ich weiß jetzt noch nicht, welches so die richtige Größe ist, weil ich muss sagen, ich mag auch sehr große Notizbücher, aber die sind unpraktisch. Ein kleines Notizbuch habe ich aber auch schon gehabt, aber das ist so blöd mit reinschreiben. Ja. Also ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also es gibt ja diese richtig winzig kleinen. Nee, das ist finde ich Quatsch. Das ist Quatsch. Ja nichts hin. Ich sag mal, die Hälfte von A4 ist A5. A5 ist schon okay. A4 wäre ja jetzt wieder ein bisschen sehr groß. A6 ist noch so, wo ich grüne. Genau, A6 habe ich dann, denke ich, ja. Das finde ich okay, passt dir wieder. Passt zumindest für mich auf Arbeit in die Arschtasche. Ja. Und das passt halt auch locker in diese Bandi-Tasche rein. Ja. Okay, hätte man das auch geklärt. Mit dem Russisch, da fällt mir auch noch eine Anekdote, weil du sagst, dass du gerade Russisch lernst. Naja, ich lerne es nicht, nur Stückchen. Privet. Bitte, ne? Nee, hallo, also hi. Hä? Ja. Anderes Russisch. Okay. Nee, ja, das ist nämlich ganz witzig. Wir haben jetzt einen neuen Kollegen gekriegt, der kommt aus Kasachstan, der spricht auch Russisch, aber der spricht einen anderen Dialekt. Das heißt, den Großteil verstehen die sich untereinander, aber bei manchen, da muss selbst er überlegen. Es wird wie beim Sächsisch sein. Da versteht man auch immer nur die Hälfte. Eifer Bibscheide, du mein Schnäbberon? Ach, aber wo Schnäbberon? Ich muss mal ins Gläser gucken. Gesundheit? Ja. Nee, aber. Sprechen, bei denen sind halt manche Wörter total anders. Glaube ich. Ja, das kann, ja. Das wird wie im Englischen und amerikanischen Englisch. Ja, genau, so sein, denke ne? ich, ja. Nee, beim Russisch, ich habe irgendwo mal ein Russischbuch rumliegen sehen in sehr jungen Jahren. Ich glaube, ich war dritte. Hast du das noch in der Schule gelernt? Ja, ja, ich war dritte Klasse gewesen und hier lag halt ein Russischbuch bei meiner Mutter zu Hause rum. Ja. Und daraufhin hatte ich sie gefragt, was denn? Ja, ich habe hier aus Versehen gesagt. Ich wollte eben überlegen, ob ich nachtrage, dass ich nicht mehr zu Hause wohne. Also das hier war halt bei meiner Mutter lag ein russisches Buch rum. Achso, ich dachte, deine Mutter wohnt jetzt hier bei euch. Meine Mutter ist einfach nicht ausgezogen. Ja, meine Mutter ist über 50 und wohnt noch zu Hause. Nein. Viele Grüße an die Mutter. Genau. Die Mutter, die hört keine Podcasts. Ach so. Die ist so aus der Fernsehschiene. Die guckt den ganzen Tag Fernsehen. Also die arbeitet mit Fernsehen. So. Die guckt aus beruflichen Gründen den ganzen Tag Fernsehen. Was ich sagen wollte. Dieses Buch hatte ich halt gefunden und dann hatte ich, weil ich sehr spracheninteressiert war als Kind, gefragt, ob ich das nicht haben darf und habe halt angefangen, mir da Russisch beizubringen, habe das Lesen gelernt. Und dann auch kyrillisch. Ja, die kyrillischen Buchstaben, genau, die habe ich dadurch gelernt. Also ich konnte auch noch nicht mal aussprechen, einiges. Ja, das habe ich alles hingeregt mit dem Buch. Echt? Also es hat dann alles super geklappt. Ich habe ihn heute nur mal gefragt, was irgendwie, wenn jemand niest, was Gesundheit hier so bei denen heißt, ne? Nicht mal das kann ich aussprechen. Nee, ich hatte, das Buch hieß Brief an Freunde. Ja. Ja, und ich glaube, es waren sogar mehrere Russischbücher. Und auf jeden Fall war ich dann irgendwann mal auf Kur gewesen und habe, also so als Kinderkur, 8 Wochen, ne? 8 Wochen weg von zu Hause, damit die Eltern ihre Ruhe haben. nur was meine Eltern nicht bedacht haben, sie hatten 2 Kinder. Egal. Auf jeden Fall war da eine gewesen, die an eine Russischschule ging und deswegen schon in der 3. Klasse Russisch lernte. Ja. Und da hatte ich sie gefragt, weil ich bei einem Wort nicht weiterkam, fragte ich sie, was Patschemu heißt. Und dann sagte sie, warum. Und dann sage ich, na, mich interessiert's. Und dann sagte sie, warum? Ich sage, na, kannst du mir nicht einfach nur sagen, was dieses Wort bedeutet, damit ich halt, weil ich das nicht kannte. Und sie, warum? Und dann hat's Klick gemacht. Dann hat's Klick gemacht. Also Patschemu heißt warum, genau. Okay. Ich muss aber sagen, ich halte hier mein Glas jetzt. Ja, klar. So, ich kann aber nicht so viel Russisch. Ich kann jetzt auch nicht mehr Russisch überbrücken oder so. Also mir ist dann, mir ist so nicht viel Russisches hängen geblieben, ja, leider. Weil Russisch, ich glaube, jetzt eine sehr gefragte Sprache ist und ich glaube, als Dolmetscher kann man da durchaus schon den einen oder anderen Taler heutzutage machen. Ja, wollen da die ja immer viel Geld ausgeben, ne? Ja. Ja. Ja. Und ich dachte mal vor allen Dingen, ich hätte so ein Vorurteil, ehrlich gesagt. Also wenn ich hier die bei uns ja in der Umgebung immer sehe, sind das ja immer so eine dicken Tiere. Mit Halbglatze und dann immer... Aber Engländer sind auch fett, Amerikaner sind auch fett und Deutsche sind auch fett. Ich rede ja nicht von Fett, ich rede ja hier von so einem Muskelberge. Ach so. Ja, so eine Türsteher halt. Ja, nein, das sind die, die sich über die russische Grenze geschafft haben, durchzuschlagen. Deswegen sieht man nur so eine Leute hier. Genau. Ja. Und das ist, also der ist auch muskulös und so, aber ein kleiner halber Hase. Ich sag mal, deine Statur bloß klein halt. Ja. Aber vielleicht... Und der ist total freundlich und... Und dann eine ganz hohe Stimme. Nein. Oh, der ist so cool. Ich arbeite total gerne mit dem. Ja. Ja. Weiß ich, engagiert. Schön, also da ist quasi diese, Barriere zum Ausländer ist da gebrochen, ja. Also man braucht keine Angst vor Ausländern zu haben. Habe ich auch nicht, aber. Nee, gut, ich wollte es nur mal klarstellen, weil es gibt ja Leute, die. Ich finde es da cool. Die da noch ein bisschen anders denken. Ja. Du hast also einen russischen Freund. Ja. Mit dem wollte ich heute eintrinken gehen, aber ich habe gesagt, nee, geht nicht heute. Also wir holen das nochmal nach. Warte mal, der ist kleiner als ich, ja? Ja. Okay, dann ist okay. Nee, jetzt nur, weil, wenn du jetzt wegen mir ich abgesagt mir hast. Besten nee, Freund. Nur, weil, wenn du jetzt wegen mir abgesagt hast, möchte ich nicht, dass du einem 2-Meter-Russen wegen mir absagst, ja? Weil das... Meinst du, könntest du nicht gesund werden? Genau, ich kann Mikros verprügeln, aber keine 2 Meter. Aber ich glaube, der macht mich trotzdem fertig. Ja. Nee. Nee, aber... Wir haben gesagt, wir gehen mal einen trinken, los. Ja. Wenn die Zeit da ist. Wenn die Zeit reif ist. Vor allem, ich muss ja damit Auto fahren, das heißt, ich kann ja nicht trinken. Ein russischer Kamerad, die Zeit ist noch nicht reif. Ja. Haha. Ja, verloren, ne? Ja, wenn du einen Russen trinken gehst, hast du verloren. Ja. Macht ja nichts, ich hoffe, man muss ja nicht immer gewinnen. Ich hoffe auf meinen Körpervolumen. Nach eurem Wettkampf kommst du aber bitte nicht hier vorbei. Mal schauen. Ja. Genau. So, um jetzt nicht in den Themen so zu springen. Dein Kollege. Haben wir noch irgendwas zu Russen zu sagen? Nein, oder aber dein Kollege. Darf man eigentlich, warte mal, darf man Russe sagen, ohne dass das abwerten gemeint ist? Also, ich sag mal so. Was soll ich denn sagen? Aus Fernost? Also man kann es ja politisch korrekt ausdrücken und sagen, russischer Staatsbürger. Außerdem gibt es... Deutsch-Russe. Russland gibt es doch gar nicht mehr. Nicht die Sowjetunion, meinst du? Nee, Russland auch nicht mehr. Russland gab es schon vorher nicht mehr. Was? Ja, es war erst Russland, dann war es die Sowjetunion. Und jetzt ist es? Jetzt ist es alles Mögliche. Das ist doch Weißrussland, Schwarzrussland. Kasachstan, was gibt es denn alles? Russland ist doch nicht mehr Russland. Ja. Wir leben doch nicht mehr im Krieg. So. Warte dein mal. Kollege. Gleich, jetzt muss ich erstmal gucken, damit... Weltkarte. Nee, wir sagen, also wir geben bei Google einfach Wiki und Russland ein und dann kommt der Wikipedia-Artikel von Russland sofort als erstes Suchergebnis. Russland? Liegt weit weg. Beziehungsweise die Russische Föderation oder die Russländische Föderation. Also anscheinend gibt es Russland wirklich noch. Also man sagt heutzutage aber die Russische Föderation. Na gut. Russland. Ja, alles klar. Gut, mein Kollege. Ja, folgender Zufall hat sich, folgender Vorfall hat sich ereignet. Stimmt. Und zwar, ich habe vor vielen Jahren meine Ausbildung gemacht. Ja. Und, was, vor vier Jahren? Vor vielen. Ach, vor vielen. Ja, leider nicht. Hab ich schon gewundert. Nee, vor vier Jahren. Das ist schon lange vorbei, dass ich das sagen kann. Es ist leicht empfindlich. Ja, das ist ein Mikrofon. Soll ich dir erklären, wie es funktioniert? der Kollege quatscht, ich kam in die Firma, um meine Ausbildung zu machen oder um meine Ausbildung fortzusetzen. Ja. Und da war schon ein Azubi, der war damals so, ich denke, 5 Jahre jünger als ich, weil ich habe ja ziemlich spät meine Ausbildung gemacht. Hm. Brauche ich ein bisschen länger. Schon wieder. Ja, denn wenn du da reinatmest, das ist doch ganz normal. Aber ich schnief doch bloß durch die Nase. Wenn du atmest, ist doch schwer aus. Wenn du dich freust, atmest du so. Nee. Auf jeden Fall, da war jemand da, der so 5 Jahre jünger oder so war, ne? Und der hat seine Ausbildung da auch abgeschlossen und dann ist er halt aus dem Unternehmen raus und das ist jetzt schon viele Jahre her. Ja. Ich glaube 8, 9, irgend sowas. Mhm. Ja. Und über Twitter bin ich mit dem irgendwie wieder in Kontakt gekommen. Also das heißt, mehr so passiv in Kontakt gekommen. Ne? Ich bin ihm gefolgt, er ist mir gefolgt. Ja. Und irgendwann schrieb er mich mal an und sagte, ob unser Unternehmen nicht noch Leute sucht. Und da habe ich gesagt, was kannst du denn? Und da hat er gesagt, was er kann. Da habe ich gesagt, na, komm mal vorbei. Ja. Ja, und das ist witzig. Jetzt sitzt der halt neben dir. Bei mir mit im Büro, wenn da ein Platz ist. Und fand ich ganz witzig, dass du nach so vielen langen Jahren im Prinzip dann nochmal der Weg sich kreuzt. Ja. Und jetzt mal gucken, ob das was Längeres wird. Ja. Vielleicht wird es auch eine Beziehung. Wenn auch nur eine geschäftliche. Oh. Ja, Julia guckt gerade liegen. Ey, ich kann so viele geschäftliche Beziehungen haben, wie ich will. Ja, da. Nur geschäftlich. Ja. Genau. Du, ich muss, wir müssen es so machen, dass es geschäftlich ist, meine Frau. Wir müssen jetzt den Podcast beenden, damit Julia nicht mehr mithört. Nein. Ich darf nur geschäftliche Beziehungen haben. Das ist mal, in der Disco kommt es immer ganz blöd, wenn ich keine sage, finanziellen? Wenn ich nach dem Tanzen sage, ja, aber lass uns das jetzt geschäftlich weiterführen. Oh. Jetzt hat es aber erst ein bisschen spät bei mir Klick gemacht. Aber du hast mich gerade drauf gebracht, eine finanzielle ist ja auch ein Geschäft. Ja, eine Beziehung. Eine Geschäftsbeziehung halt. Ja. Okay. Nee, na, so eine Geschäftsbeziehung, das ist mir zu teuer. Ich glaube, wenn der Podcast verändert ist, kriegst du ganz schön Mecker. Was? Okay. Nee, wir machen ja nur Spaß. Okay. Ach so. Ja. Wir haben eine offene Spaßbeziehung. Nein. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in die falsche Richtung segle. Ja. Ah, apropos segeln, da fällt es mir ein. Warte mal, jetzt muss ich mal hier wieder alte Zeiten kreuzen und so. Okay. Ich treffe mich morgen mit meiner Grundschulfreundin, also mit einer weiteren. Nicht die, die bei der Party war? Genau. Wobei ich die andere so cool fand. Echt? Ist die unser Podcast? Kann sein, weiß ich nicht. Ich habe jemand darauf hingewiesen. Ja, ich überlege, ich würde sie gerne mal auf Arbeit besuchen, weil von meinem Arbeitsplatz aus sehe ich ihren Arbeitsplatz und ihr Arbeitsplatz ist ja nochmal ungefähr 200 Meter über meinem Arbeitsplatz. Ja, das Problem ist bloß, dass sie die Fenster nicht aufmachen kann zum Winken. Nee, aber man kann da oben doch bestimmt vom Dach und dann springen. Von da gucken und so. Man kann vom Dach springen. Dacht ihr aus Dach rauf? Also wir reden vom... Weiß ich nicht. Park-In. Vom Park-In-Hotel, genau. Das ist so, genau. Das ist in Berlin-Mitte ein ziemlich hohes Hotel. Genau. Wo sie die Leute, die da einchecken, ein drin. Genau, wo sie die Leute, die mal einchecken, auch warnen müssen, dass da auch auf und zu mal jemand vom Dach springt. Echt? Da ja? springen Leute runter? Ja. Das ist so ein blöd. Weiß nicht, wie nennt man das nicht Bungee-Jumping? Weil Bungee-Jumping, da wird es ja, glaube ich, nicht drauf. Ah, ja, Base, ja, Schweizer, ja. Genau. Aber ja, nur genau, ohne Fallschirm, glaube ich. Und ohne Seil. Wie Batman. Ja. Ach so, das machen die da. Ja, das ja, stimmt. Genau. Das wurde irgendwann, als das losging, mal im Radio groß angekündigt. Ja, ja. Kann ich mich entsinnen. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich stehe am Fenster. Wow. Das wäre ja nichts für mich. Echt? Mein Chef hat mir gerade vor einigen Tagen erzählt vom Fallschirmspringen. Ja. Und schon beim Zuhören ist mir ganz anders geworden. Kloß in der Hose oder wie? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das größte Problem ist wirklich... Vier Klöße. Ey, ja, ich bin Hubschrauber geflogen. Das hat mich nicht in die Bohnen gejuckt. Ja, also, Hubschrauberfliegen ist cool. Ja, ich hatte einen Beitrag extra gemacht. Wir hatten im Podcast mal drüber gesprochen und daraufhin habe ich den Hovercraft-Beitrag gemacht, wo ich mit dem Hubschrauber geflogen bin. Hovercraft-Beitrag vom Hubschrauberfliegen? Ja, ne, ich habe doch vom Hubschrauber aus die Fotos gemacht von diesem Event. Ach so, ja. Ja. So. Weiter? Genau, diese andere Schulfreundin, nicht die, von der du gleich erzählen wirst, sondern diese andere Schulfreundin, die mit bei der Party war, ja. Als ich hörte, dass die da in diesem Hotel arbeitet, dachte ich so, oh, das wäre eigentlich mal nett, mal da oben da hochzugehen, weil ich glaube, man kommt ja sogar eine Übernachtung umsonst. Nein, das wäre auch eine Idee, nur es macht so keinen Sinn. In der Nähe von der Arbeit. Es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie in einem Hotel zu übernachten. Warum nicht? Wo ist denn da der Sinn? Der fährt aber eine halbe Stunde bis zur Arbeit. Ja, aber du kannst mich ja mitnehmen. Ach so, ja. Ja. Und dann gemeinsam ja, vom Dach springen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie sowas klärt. Sowas klärt man ja mit Marketingleuten. Und ich glaube, da wäre sie jetzt die falsche Ansprechpartnerin für. Glaube ich auch. Ja, trotzdem könnte ich sie ja mal unter einem Vorwand auf Arbeit besuchen, und um da mal aus dem Fenster zu gucken. Ja, Fenster. Ich kann auch einen Fernsehturm fahren, der ist höher. Aber muss ja Eintritt bezahlen. Genau. Im Fernsehturm muss man Eintritt bezahlen. Was kostet ein Fernsehturm mittlerweile Eintritt? Boah, ich glaube, das ist... 11 Euro? 11 Euro? Für ein Kind, ja. In 7 Euro, glaube ich. Wenn du hochläufst, bezahlst du 11 Euro. Ich war letztes Jahr irgendwie mal gucken, was das kostet. Weil ich finde das ja auch immer cool. Man nutzt das immer gar nicht, was man so vor der Haustür hat. Der Berliner Fernsehturm, 368 Meter, und wird auch oft behauptet, dass wir Berliner dazu Langer Lulatsch sagen oder so. Ach so. Für euch, die ja nicht in Berlin wohnt, also ist totaler Quatsch. Ich kenne keinen Berliner, der Langer Lulatsch zu dem Ding sagt. Das ist einfach nur ein Fernsehding. Nee, Fernsehturm. Wie sagen wir Fernsehturm dazu? Die sagen auch nicht Telespargel oder so ein Quatsch. TV-Mast. Alle Berlin-Führer, wo sowas drinsteht, kann er gleich wegwerfen. Genau. Oder Bullshit. Das ist total Quatsch. Ja. Ich wollte gerade mal gucken. Nee, ich will ja auch gerne mal wieder hoch. Macht man viel zu selten. Ich will auch gerne mal in den Berliner Dom. Ich glaube, ich war da noch nie drin. Du warst da nie, da kann man sogar hoch. Da ist, ich war auch schon im Berliner Dom gewesen. Und ins Videospielemuseum wollten wir auch mal. Ja, aber ich immer dachte, noch nicht. Schon. Nee, immer noch nicht. Aber jetzt kommt ja das miese Wetter. Können wir das mal machen. Ja, hier Fernsehturm. Ich habe mir... auf RTL tatsächlich mal einen dieser Katastrophenfilme angeguckt, wo es um den Berliner Fernsehturm ging. Also wo der Berliner Fernsehturm Thema war. Und das auf dein Arbeitsgebäude gekracht. Nee, weil es war, das habe ich schon ausgerechnet, das reicht nicht. Das haben wir schon mal auf Wikipedia, auf Google Earth nachgeschaut, das passt nicht, der reicht nicht bis zu uns. Ja, klar, aber wenn er so umfällt, wenn in die Richtung, wenn er beim Fallen springt, dann ja, wenn er beim Fallen springt, dann Wind und möglicherweise sehe ich dann die Leuchte oben, die Flugzeuge mal sehen. Aber wenn du so einen Baum siehst, wenn der umfällt, der kippt ja auch nicht wie ein Knock, ja. Nee, was ich sagen wollte mit RTL, also da war eine Sendung, Telekom. da war eine Sendung gewesen, eine Katastrophenfilm gewesen, da ging es um den Fernsehturm. Und da haben sie von innen so ein bisschen gezeigt, wie der von oben innen in der Kugel, so wie das gebaut ist. Ja. Weil der hängt ja an Seilen, hängt diese Kugel ja fast freischwebend aufs Bild geklickt. An diesen Stab. Ja. Aber ja, vielleicht sieht man es hier nochmal. Und da müsst ihr mal im Internet schauen. Die Kugel ist freischwebend an Seilen irgendwie. Die hängt irgendwie an Seilen. Ach so, damit man immer gerade sitzt, falls das Ding hin und her schwankt. Keine Ahnung warum. Also wie auf diesem Wasserhaus. Da lohnt sich's mal zu googeln. Da gibt's wirklich schicke Schwarz-Weiß-Bilder im Internet, wo man den Bau des Fernsehturms sieht und wo man dann auch genau diese Geschichte ein bisschen besser nachvollziehen kann. Oder auch nicht. Oder man guckt sich diesen RTL-Katastrophenfilm an, wo ich den Namen vergessen habe. Wahrscheinlich heißt er... So, googeln wir danach. RTL-Katastrophenfilm. RTL. Ich wollte eigentlich wissen, was der Eintritt kostet. RTL-Film, Fernsehturm. Jetzt google ich hier für euch, weil ihr wahrscheinlich gerade in der S-Bahn sitzt und kein Internet habt. Dabei kostet sowas heutzutage nur 10 Euro. Das Fernsehturmlied. Es gibt, das hören wir uns jetzt an. Man kann übrigens, wenn ihr ein iOS-Gerät habt, könnt ihr auch auf einer Seite suchen. Ja. Könnt ihr auf einer Seite suchen, indem ihr, wenn ihr auf der Webseite seid, im mobilen Safari-Browser einfach auf die Suche klickt und dann euer Suchwort eingibt, Film, wie ich zum Beispiel, und dann sagt er, auf dieser Seite suchen 6 Treffer. Wusstest du das? Ich habe das nie. So, und zwar... Genau, ich glaube, ich habe ihn. Der Film heißt, glaube ich, Das Inferno, Flammen über Berlin. Da bricht ein Feuer im Restaurant des Turmes auf, genau. Und da kriegt man so einige Hintergrundinformationen über die Bauweise des Fernsehturms. Da sind dann auch so Computeranimationen, die so zeigen, ja. Das stimmt auch. Das denke ich schon, dass das stimmt. Also RTL erzählt zwar viel Quatsch, aber das machen sie alles am Vormittag, wenn keiner guckt. Das Ding ist nämlich, die haben auch mal Helle Mitte, Tatort gedreht. Dann sind die in den Fahrstuhl rein. Und als die Szene dann im Fahrstuhl war, also die Kamera... War das ein anderes Center. War das ein anderes. Das hat RTL auch schon gemacht. Und zwar sind die auch zwischen zwei großen Centern. Da haben die auch in der hellen Mitte gedreht und die anderen Szenen... Bei der Born-Identität auch wohl. Ja, bei der Born-Identität ist es natürlich auch so. Aber ich glaube schon, dass das, was den Fernsehturm betrifft, hinhaut. Also, die schon melden. Genau. Aber wir wollten eigentlich wissen, was man da an Eintritt bezahlt. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Eintritt, Fernsehturm. Gab es da nicht mal so eine Aktion, dass Berliner keinen Eintritt bezahlen brauchen, um ihre Stadt kennenzulernen? Nicht. Erwachsene 11 Euro, ja. Tatsache. Ja, also ist ja doch gar nicht so der, ich überlege gerade, ob sich das lohnt, da hochzufahren, aber ich denke schon, für 11 Euro kann man mal über die Stadt gucken. Schön, die Kugel dreht sich auch nicht so schnell, dass einem schlecht wird. Nein, am besten wirklich bei schönem Wetter. Ist ja klar. Ja. Das ist wie, wenn man baden geht, man am besten auch bei warmem Wetter. Ach so? Ja, meine Freunde waren letztens bei 17 Grad Wassertemperatur baden. Wow. Und? Hast du sie im Krankenhaus besucht? War so kurz. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also ich würde da gerne mal wieder hoch. Ja. Ist aber doch ganz schön teuer. Dafür, dass man normal nicht so... Ja, man fährt halt, also du fährst dann hoch. Dann also wenn, dann sollte man sich mehr Geld mitnehmen, kann man da oben noch schön Käffchen trinken. Ja. Genau, also die Kugel des Berliner Fernsehturms dreht sich, ja. Langsam. Ja. Aber es ist wirklich, wenn du scheiß Wetter hast, dann siehst du kaum, was das stimmt. Das wäre ärgerlich. Vorhin lief Staatsfeind Nummer 1 im Fernsehen. Vorhin lief Staatsfeind Nummer 1 im Fernsehen. Vorhin? Wieso? Wie spät ist das schon? Ja. Schon alle 20.15 Uhr Filme vorbei? Ja. Ist 23.17 Uhr. Ja. Siehst du mal, und dann so, sind die wir machen jetzt Schluss. Sind ich die hoffe ja. Ja, und dann so, dann die Straße verfolgt ihn. Was erzählst du gerade? Ich habe gerade den Anschluss von Staatsfeind Nummer 1. Ja. Ja, das war der Text ein bisschen unsinnig. Da fliegen zwei, boah, einer fliegt mit dem Hubschrauber und sagt den anderen, die den verfolgen, ja, wo der langläuft. Ja. Und irgendwann so ein paar Straßen weiter sagt, okay, er geht jetzt in die Straße auf dem Hinterhof, verfolgt ihn. Ja. Ja. Aber wenn sie ihn schon verfolgen, ach so, ja, nee, wir bleiben jetzt stehen. Ja. Ja, vielleicht ein Übersetzungsfehler. Okay. Vielleicht haben sie gesagt, kill him. Kill him. Ja. Ah. Ergibt nicht so wirklich Sinn. Hatten wir noch irgendwas, was wir jetzt da irgendwie uns gemerkt hatten? Den Kollegen haben wir abgearbeitet. Du wolltest von deiner Schulfreundin erzählen. Du hattest eine andere Schulfreundin. Nur, dass ich die morgen treffe. Ah, du triffst die morgen. Was macht ihr? Auf dem Erntefest hier. Hier ist ein Erntefest? Ja. Oh, ich hasse das. Das sind immer so viele Bauern, ey. Ja, ohne Scheiß jetzt. Guck dir die Leute mal an. Ja? Die sich immer jeden Tag auf der Autobahn. Echt? Mit Pferdekutsche oder was? Ja, natürlich. Mit ganz vielen Pferden. Ja, du triffst die. Wie bist du denn zu ihr gekommen? Hast du über Facebook? Wir waren irgendwie ein Trinken und irgendwie haben wir an alte Zeiten gedacht. Ihr wart ein Trinken? Ja. In der Bar. Du mit ihr? Meine Grundschulfreundin und ich, also die eine. Die andere? Genau, die mit auf der Geburtstagsparty. Ja, genau. Und irgendwie haben wir an alte Zeiten gedacht und dann sind wir die ganzen Namen nochmal durch hier und dann denke ich, ha, die war früher sogar mal auf meinem Kindergeburtstag. Echt? Und nicht nur einmal, denke ich. Dann müsste ich die auch ganz kennen. Spontan, ganz spontan dachte ich mal, guck's mal bei Facebook. Da, sofort. Da, Facebook, ja. Danke, Facebook. Ja. Ja, bei dir ist ja sogar so, wenn du was bei Facebook postest, dann reagieren da gleich 5000 Menschen drauf. Ja, kann ich auch sagen, warum das so ist. Ja, warum? Weil ich mit denen ja dann auch weiter kommuniziere. Wenn man dir bei dir immer irgendwie was zuschreibt, kommt immer keine Antwort. Dann denke ich, wozu schreibst du die überhaupt? Es tut mir leid, weil ja. Ich bin nicht so kommunikativ, also ich habe eine Kommunikationsschwäche. Deine Fotos fand ich manchmal toll. Ja. Bilder, wurde eingestampft. Ja. Habe ich gemerkt, kaum keins mehr. Ach, ganz. Ja. Das eine, ich glaube, das waren so Blüten oder so. Ganz ein Blumenbild. Blumenbild. Findest du Blumen schön? Ja. Ja. Also, wenn der Holger einen Gefallen tun wollt, schickt ihm Bilder von Blumen. Eine Sonnenblume. Sonnenblumen finde ich schön. Ich kenne Sonnenblume. Alles klar. Okay. Danke. Oder schaut auf meine Amazon-Wunschliste. Genau. So, also zu deiner Freundin willst du jetzt nicht mehr erzählen, außer dass ihr euch dann getroffen habt. Ja. Ihr werdet euch treffen, ja. Genau. Ja. Ja, wenn ihr den Podcast hört, ist es vielleicht sogar schon passiert. Dann ist so was in die Zukunft. Ja. Und wenn ihr den Podcast erst in einem Jahr hört, dann ist es schon längst. Dann ist es schon lange vorbei. Dann erinnert sich Holger vielleicht gar nicht mehr an das Treffen. Ja. Okay. Das ist aber schön. Das notierst du dir jetzt, ja? Ich weiß nicht, was ich dazu aufschreiben soll. Eine 1. In einem Kringel. Ich habe nur an Seite 1, weil ich den Zettel jetzt gleich umdrehe. So. Aber der Podcast ist doch gleich zu Ende. Oder nicht? Naja, ohne, haben wir noch Themen? Julia, magst du auch was sagen? Du sagst immer so wenig. Und sind eigentlich wir beide immer die Podcaster? Ja, das kann ich dir sagen, weil wir erstmal nur zwei Mikrofone haben. Ja, aber du kannst ja auch. Ich könnte einen Gast einladen, das wäre dann aber... Den Hummer-Taxi-Mann. Dann bräuchten wir ja nur ein Mikrofon, wenn ich einen bestimmten Gast einladen würde. Weil der nichts sagt. Nein, weil der dann für uns erzählen würde. Ach so. Ja. Meine Schwester. Was? Meine Schwester. Ach so, ja. Da steht ja noch ein Podcast an den Pfannen aus. Immer noch? Ja. Wir wollten. Warte mal, jetzt fällt mir gerade was ein. Ist ja mittelschwerer Skandal. Stimmt, ganz kurz, off-topic. Off-topic. Sollen wir es übersetzen? Wann ist denn dem Raab sein Autofahrdingens, die Stockcar-Geschichte? Du kannst ja Fragen stellen. Ja, okay. Weil das ist ja für mich so, der Raab ist ja für mich der moderne Thomas Gottschalk. Ich finde wahrscheinlich einige aufschreiben. Dieses Schlag den Raab und so finde ich cool. Ja, ich finde, der macht Abend für eine Unterhaltung. Genau. Stockcar. Ja. So, Hirn abschalten und einfach... Genau. Sich unterhalten. So, ja. Ja, und bei manchen Filmen hier so Inception oder so, da musst du ja ein bisschen mitdenken. Und wenn man Stockcar fährt und nicht die richtigen Helm auf hat, dann kann man auch sein Gehirn schon nach dem Event alleine vorfahren lassen. Ach so. Oder getrennt von seinem Gehirn nach Hause fahren. Cool. Wann ist denn eine Stockcar? Von Google zu denn einfach. Habe ich doch getan. Ach so. Wischen. Hier ist was mit Wischen. 8. Oktober. 8. Oktober ist Stockcar. Bundesvision Song Contest. Nee, aber interessiert mich nicht. Stockcar. Ja, ja, ich habe nur gerade gesehen, der wurde groß. Am 8. Oktober ist Stockcar. Ah, cool. So, liebe ProSieben-Zuschauer. In Atlantik war auch mal Stockcar. Es gibt einige Orte hier im Umkreis von Berlin, wo Stockcar-Rennen stattfinden. Zum Lausitzring würde ich auch gerne mal. Das wäre mir zu laut. Das Blöde ist, bei so einem Autorennen, du hast halt einen Platz an einem Ort und dann wird man eine halbe Sekunde ein Auto vorbei. Genau. Was bezahlt man für so eine Karte dann? Ich weiß nicht, bei der Rallye weiß ich es ungefähr. Die ist an der holländischen Grenze da irgendwann. Also die World Rally Championship. Und da bezahlt man, glaube ich, für eine Goldkarte. Das heißt, du kannst Donnerstag, Freitag Training gucken. Dann gibst du, glaube ich, auch nochmal eine Qualifikation oder so und dann das richtige Rennen und keine Ahnung, was da nicht alles gibt. Kostet, glaube ich, 90 Euro. Toll. Ja. Wie viele Runden fahren die? Also da würde ich auch nur zu Nesca hingehen, wo die 10-mal vorbeikommen. 10-mal reicht gar nicht, 200-mal. Wenn sie keinen Unfall bauen. Ja. Nee, aber bei Rallye, ist ja ein bisschen Strecke, einmal. Ja, toll, super. Ja. Hervorragend. Ja. Kann ich euch empfehlen. Muss ich in die Kurve stellen. Genau. Ja. Kaufst du mal einen. Heuer, ich möchte noch eine Frage stellen. Wo wir spät beim Thema Sport sind. Ja. Ich war letztens beim Training. Hör auf. Oh, jetzt. Echt jetzt? Nee. War nicht beim offiziellen. Ich habe mit einer Freundin, mit meiner Grundschulfreundin bin ich laufen gegangen und ein bisschen spielen. Also warte mal, aber du warst jetzt, also Football-Training, war schon mal da gewesen jetzt wieder? So? Nee. Nee? Ja, das Spiel, an dem du teilnehmen solltest, ist ja auch schon gelaufen. Ja. Ach, Holger. Ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Aber du hast so trainiert, was hast du denn gemacht? Na, laufen und... Wo lauft ihr? Ja, wir sind hier Albert-Kunststraße, da über den, na, hinterm ersten Gymnasium. Ja? Unten den Weg. Ah, okay. Wann? Abends? Ja, nachmittags abends, so 17, 18 Uhr. Und da habe ich festgestellt, es gibt da mal richtig eklige Viecher. Wie? Na, wir sind dann da bis zur Wiese runtergelaufen. Dann haben wir halt ein bisschen mit dem Football gespielt, hatte auch mal Interesse dran. Und ich glaube nicht, dass das Mücken waren. Es waren irgendwelche kleinen Krabbelfiecher. Also ich hatte meine kurze Hose an, Dreiviertelhose. Und irgendwelche kleinen Krabbelfiecher waren auf meinen Beinen. Und ich weiß nicht, ob die gestochen, gebissen oder irgendwas haben. Auf jeden Fall, das war letzte Woche, waren wir da beim Laufen. Und ich habe diese Stiche immer noch. Ja, ja. Was sind das für Viecher? Vor allem, ist das richtig extrem. Also ich habe mal eine Woche flach gelegen, weil mich Stechkäfer... Das glaube ich. Irgend sowas. Jucken die auch so furchtbar? Bei mir war das Problem, dass der wahrscheinlich eine bakterielle Infektion hatte, dieser Käfer. Und ich habe halt lauter Quaddeln um diesen Biss rumbekommen. Ja. Und es muss damit Antibiotikum behandelt werden. Ja. Aber es ist richtig extrem dick eigentlich. Vor 100 Jahren wäre ich drin gestorben. Aber dank der modernen Medizin. Dankeschön. Danke, moderne Medizin. Ja. Meine Frau hätte mich mit homöopathischen Kugeln beworfen, bis ich wieder gesund bin. Sie hört den Podcast nicht und ist gerade nicht im Raum. War im Nebenraum vielleicht. Wir haben ja dicke Wände. Ist gemauert hier alles. Oh, oh. Ja. Siehst du, ich habe mir eine Pulsuhr zugelegt, weil ich hatte eher Sorge, dass ich bei meinen Trainingssessions irgendwann mal tot umfalle. Ja. Und wegen über... zu doll machen. Ja. Ich kann immer nicht aufhören. Ach so. Ja, und ich kann sehr schnell aufhören. Jetzt habe ich mal mit der Pulsuhr, so, die misst halt den Puls während des Trainings. Da hast du so ein Gummiband, was du um die Brust machst und dann nimmt er den Puls halt ab, ne, und überträgt den an die Uhr, dass du so siehst. Und du musst ja in einem bestimmten Herzfrequenzbereich liegen, damit das Training halt auch optimal wirkt. Und da habe ich festgestellt, es ist unheimlich schwierig, in diesem Bereich zu bleiben. Also du hast ja das errechnet sich anhand des Alters, kannst du eine maximale Herzfrequenz ausrechnen, die deinem Körper zuträglich wäre. Ja. Und man sollte so, je nachdem, was man vorhat, ne, ob man Fett abbauen will oder ob man halt Muskeln aufbauen will oder Fitness machen will, soll man in einem bestimmten prozentualen Anteil der Herzfrequenz sein. Ja. Und das wäre bei dem, was ich halt so machen will, so zwischen 50 und 70. Und es ist schwierig, bei diesem Prozentsatz, also 100% wäre die Maximalfrequenz und ich will bei 70% ungefähr trainieren, es ist schwierig, das zu treffen. Also du musst dann echt sogar dich zurücknehmen. Weil du hast dein gewohntes Tempo? Ja, genau. Also du musst dich dann sogar zurücknehmen und ich denke dann, das ist jetzt ganz schön lahm hier, aber es ist halt der richtigere Weg. Ne? Ja, und mit dieser Pulsuhr, das ist halt echt genial. Digital. Nee, ist halt gut, du hast eine gute Kontrolle und digital. Man überfordert sich halt nicht. Ne? Ja, cool. Ja, wie willst du das nicht digital machen? Ah, Fahrradfahren? Willst du noch Kinder haben? Dann würde ich mir mit dem Fahrrad überlegen. Ja. Oder ohne Sattel. Ich habe ja so ein... Also ohne Stange auch, ja, im Stehen. Halt, ne? Ja. Ich dachte, ich hole mir mal wieder ein Fahrrad. Echt? Willst du ein Fahrrad? Was willst du damit machen? Fahrradfahren? Ja. Was macht man mit dem Fahrrad? Was kann man damit noch so machen? Wir haben ja einen Crosstrainer. Wir hätten damals recht preiswert einen ungebrauchten Crosstrainer gekauft, also um genau zu sein, für die Hälfte des Preises. Ja. Weil derjenige, der den geschenkt bekommen hat, der hat gesagt, der steht mir hier irgendwie in der Wohnung im Weg rum. Ja. Und da haben wir gesagt, na, dann gib. Und dann haben wir halt den halben Preis bezahlt für ein neues Gerät. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ja. Ein Crosstrainer, weißt du, Kopfhörer auf, Fernseher an oder was auch immer und dann... Ja, das habe ich mir auch gedacht. Kopfhörer auf und dann... Laufen. Ja, Fahrrad, da musst du ja draußen. Und? Und Kopfhörer und Fahrrad verträgt sich gar nicht. Warum? Gefährlich. Weil du nichts mehr mitkriegst. Ja, das ist das Umfeld halt nicht, ne? Da empfiehlt sich vielleicht, Skaterstrecken zu fahren. Also es gibt in Berlin... Handy aus. Ja. Es gibt in Berlin... In Berlin gibt es so einiges. Gibt es Skaterstrecken und die sind auch für Fahrräder freigegeben und ich denke, da kann man ganz ungestört fahren. Ja. Das macht wahrscheinlich dann Sinn. Ist es schlimm, wenn ich beim Autofahren auch nichts mehr mitkriegen, wie lauter Musik? Ja, das solltest du nicht machen. Das Problem ist immer, wie groß ist die negative Folge, die aus menschlichem Versagen entstehen kann. Ist es schlimm, wenn ich beim Autofahren eine Brille tragen muss und ich sie nicht trage? Ja. Solltest du, also wenn man dich dabei nicht erwischt, ist es um. Weiße vor mir, bitte folgen. Tritt ja ständig auf die Bremse. Das mit dem, ich hatte das, das Erlebnis mit der Polizei mal im Winter. Ja. Ich hatte auch einen roten Golf gehabt. Nein. Einen roten Zweier-Golf. Achso, Zweier. Was hast du, ein Dreier oder was? Ja. Ja, und auf jeden Fall bin ich im Winter gefahren und ich bin bei uns hier drüben rausgefahren und bin gefahren und gefahren und gefahren. Und habe schon im Rückspiegel gesehen, Polizei, und bin weitergefahren und ich wollte hier zu dem Einkaufscenter da, ne? Ja. Und also zu diesem Kaufpark, ne? Und bin dann dahin, habe eingeparkt und die Polizei neben mir eingeparkt und ich denke, was wollen sie denn? Und da sagt er, haben sie nicht gesehen, dass wir die ganze Zeit schon hier oben drin haben, bitte rechts ranfahren? Ja. Ich sage, nee. Und haben sie nicht in den Rückspiegel geguckt? Ich sage, doch, ich habe sie auch gesehen, aber... Ich glaube nämlich... Also da sind wir den ganzen Weg hinterhergefahren. Von aber das steht bei denen schon unten am Fenster, ne? Weil wenn es bei denen oben steht, kann es sein, dass ich die gar nicht sehe. Kann sein. Also ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, ne? Ja. Also wenn ich manche Transporter hinter mir sehe, dann, also die oberste Frontscheibe, die sehe ich auch nicht mehr manchmal. Ja, und dann wahrscheinlich fahren die mir zu nah auf. Musste ich, die hatten mich, wollten mich rauswinken wegen Schnee auf dem Dach. Ja. Wobei ich glaube, die wollten einfach nur einen Jugendlichen, der mit einem Auto durch die Gegend fährt, einfach mal irgendwie vielleicht hier sagen, wir sind die Sheriffs hier. Dann steigst du Kaufland aus. Ja, ich was auch, für ein Schnee auf dem Dach. Ja, nein, ich habe auf jeden Fall ich hatte halt nicht so viel Schnee auf dem Dach, ich hatte Schnee auf dem Dach, aber es war halt sehr, sehr wenig. Ja. Also ich würde mal sagen, ohne den Polizisten widersprechen zu wollen, das war ungefährlich. Ja. Auf jeden Fall sagten sie, den Fahrzeugschein soll ich zeigen. Da habe ich gesagt, den habe ich nicht bei. Und da sagten sie, und haben sie dann halt mit ihrer... Böse Falle. Ne, mit ihrer Dienststelle da oder wo man die überfunkt ist, überprüfen. Und dann sagten sie, so, also einmal 10 D-Mark waren es noch. 10 D-Mark wegen Schnee auf dem Dach und 10 D-Mark wegen Fahrzeugschein nicht dabei oder Fahrzeugbrief oder was das war. Und da haben sie gesagt, aber sie brauchen nur einmal 10 D-Mark bezahlen. Sie können sich jetzt aussuchen, für was. Ist das okay für Sie? Und da sagte ich, weil ich dachte, oh, geil, ein Schnäppchen. Und sage, ja klar. Im Nachhinein habe ich vom Polizisten gehört, dass sie eh nur wegen einem vergehen und dann wegen dem teuersten. Ja, genau. Dich rannehmen, ne? Ja, also quasi, ich habe da ist natürlich nicht so, wenn ich... Ach so, das heißt, wenn ich jetzt mit 250 am Blitzer vorbeifahre und dann einen umniete... Das eine ist ja dann Verstoß gegen die Verkehrsordnung und das andere wäre ja wieder was anderes, was strafrechtlich ist wahrscheinlich. Okay. Ne? Also ich glaube, das lässt sich nicht mixen. Ne? Das ja, übrigens, okay, dann gehe ich 5 Jahre im Bauzahl, aber die Strafe nicht. Ich habe auch noch eine Cloud nebenan bei allen, das ist was völlig anderes dann. Ne? Also ja. Aber es ist halt auch ein Verkehrsdelikt, wenn ich einen umfahre. Nee, das ist doch... Nee, das ist ein Verkehrsdelikt. Das wird ein Auto. Ach, mit Todesfall. Egal. Wollt ihr nicht mit Absicht machen? Ich wollte die Strafe umgehen. Nee. Ja. Also ich bin jetzt nicht verrückt, nicht, dass ihr denkt, ich wollte das wirklich mal ausprobieren. Nein, Holger ist nur besoffen. Ja, das ist ja auch nicht. Ich brauche eine neue Kühlerfigur. Ja, ja. Ich überlege, ob wir noch irgendwas... Also eine Viertelstunde ungefähr müsste man noch durchhalten, wa? Ja, wir müssen mal nicht durchhalten. Ich meine, wir sind nach der richtigen US bei 2 Stunden. Ja. Wir können das durchaus... Ein Halbstundenglas ist noch nicht schnell genug. Nee, weil wir mal beim Umdrehen verzögert reagieren. Ach so, ich dachte, weil wir dabei Sand verschütten. Nee. Weil wir es auffangen. Wobei, wie gesagt, ich muss es nochmal erwähnen, eine Sanduhr braucht immer ein bisschen, bis sie sich einspielt. Das heißt, sie geht am Anfang langsamer Und nachher, wenn die Körner durch das viele Durchfallen sich abgerundet haben, ja. Dann läuft sie schneller. Das heißt, eine sehr alte Sanduhr geht auch etwas schneller als eine sehr neue Sanduhr. Hast du Mehl drin, ja. Nein, das passiert natürlich nicht. Ich habe übrigens überlegt, mir mal noch ein Viertelstundenglas zuzulegen. Wird man auch auf Daumen drehen müssen, ne? Nein, eher so für Sachen wie auf Toilette gehen und so. Nein, einfach so. Ach so? Quatsch. Stell dir eine Eieruhr. Eieruhr, jetzt musst du schnell abklemmen. Genau. Nee, um so andere Sachen halt, wenn man sagt, auch eine Viertelstunde mal ins Internet gehen. Achso, ich kenne das Problem. Ich gucke nur mal schnell bei Google. Oh, schon 24 Zeitmaschine, Uhr. Zeitmaschine, genau. Google ist eine Zeitmaschine. Ach, da kommt ja. Bei mir ist YouTube. Bei Apple hier Timeline, ne? Nee, Time Machine. Da gibt es übrigens noch ein ganz tolles Bild, habe ich auch letztens im Internet gefunden. Bei Fatzebook. Im Internet. Genau. Und zwar ein Apple-Patent. Slide to Unlock. Ja, genau. Also für die Leute, die jetzt Apple-Geräte nicht kennen, das ist ja so, man schiebt mit dem Finger, das ist ja auch bei anderen Geräten genauso, schiebt man mit dem Finger auf dem Bildschirm was zur Seite und dann ist es geunlockt. Genau. Und auf dem Bild war so ein alter Riegel. Ja, wie gesagt. Den man, ne, das ist ein Riegel, ein Türriegel, den man halt auch zur Seite schieben muss. Nee, hier, wo wir gefeiert haben, da sind die Toiletten noch mit so einem Riegel. Stimmt. Also feiert das nächste Mal mit, dann wirst du auch von mir reden. Genau, aber man darf nur auf Einladung mitfeiern. Ach so. Ja. Also ist nicht so wie bei Facebook. Denn. Ist nicht so wie bei Facebook, ist ja keine Facebook-Party. 16.000 Leute schon. Ja. Ja. Auf jeden Fall war super, Spaß gemacht. Die Party? Ja. Mir auch. Ironisch gemeint? Nee, wirklich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sonst hätten wir sie ja nicht initiiert. Und wir werden es jetzt übrigens wahrscheinlich jedes Jahr so handhaben, dass wir diesen Termin dass wir diesen Termin an der Spree quasi zum, also wir haben ihn ja schon über die Jahre zum festen Standard gemacht, ja. Aber dann auch jetzt in der Besetzung, wie er jetzt stattgefunden hat. Ja. Okay. Genau. Ich gucke gerade nochmal durch, ob ich noch irgendwelche Achso, da fehlen aber noch welche denn. Zum Beispiel Marco und so. Falls er mithört, weiß er nicht, wie du es ja, Marc hört sich diesen Marco. Podcast. Marco. Ja. Marco, ja, Marc von mir ist auch, den wir beim Warhammer laden wollen. Nee, das ist ja noch ein anderer Marc. Also, Marco ist gerade in den Amerika. Vereinigten Staaten von und zu Amerika. Ja, von Bush. Nee, von Obama. Ja. Ja, und der konnte deswegen leider nicht dabei sein. Der müsste jetzt aber langsam mal zurück sein. Ich denke mal, 3 Wochen sind rum, oder? Weiß nicht. Und der andere Marc ist auch gerade in Amerika. Ist ja cool, wenn er mir so ein Souvenir mitbringt. Ich habe, hier, guck mal. Ich habe ein Souvenir aus Amerika. Ja, neben genau, den Footballspieler. Genau, wollte ich gerade sagen. Nein, nicht die Footballspieler, sondern Freiheitsstatue mit Feuerzeug. Ja. Die ist ja übrigens von innen hohl, ne? In echt. Also da habe ich auch irgendwo mal eine Reportage gesehen. Oh, wer kennt es nicht? Hast du noch nie Ghostbusters gesehen? Ja, natürlich. Ja, stimmt. In Ghostbusters sieht man es ja. Siehst du, Fernsehen macht gar nicht so blöd, wie man denkt. Ja. Gibt es da nicht Meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen? Gibt es da nicht so ein Lied? Gibt es da nicht so einen Song? Meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen? Weiß ich gar nicht. Bestimmt. Triple X hat es gesagt. Videospiele sind die einzige Bildung, die unsere Jugend heute noch hat. Meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen. Warum hast du eigentlich so wenig Zeit in letzter Zeit? Viel arbeiten und viel unterwegs. Unterwegs. Ja, Samstag, also letztes Wochenende war ich auf dem Campingplatz mit Freunden. Wollen wir jetzt auch einmal jährlich machen. Ist sogar zweimal jährlich. Ach, übrigens, Meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen. Das ist tatsächlich ein Song von Loose Electric. Ja, kenne ich nicht. Das, da kannte ich nicht. Nee, was machst du ja anders? Was war das zweite? Wir waren auf dem Campingplatz. Achso, ein Campingplatz. Das wollen wir jetzt wohl auch ein. Ja, ich habe gehört, du möchtest den Bootsführerschein machen. Welchen denn? Den Binnen oder? Binnen. Ja. Reicht. Es gibt zwar noch einen Kanalhof bis zur Ostsee, aber Das dauert, glaube ich, eine Weile. Ah, okay, ja. Und dann lohnt es sich nicht. Ja, cool. Finde ich gut. Also ich habe mich ja im Rahmen des Kajakfahrens mal ein bisschen beschäftigt damit. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, man muss einiges wissen. Oh ja. Viel lernen. Ja, warte mal, ich habe sogar... Warte mal. Die Seemannsknoten finde ich aber cool. Ich glaube, dass man sie sogar vielleicht ab und zu mal gebrauchen kann. Kannst du schon den Palstick? Nein. Ich habe es nur mal kurz reingeschaut. Ich habe Schifffahrt. Ich habe hier Flashcards. Zum Beispiel, was sind die Eigenschaften von Zahnwasser 3? Ach, das muss man, glaube ich, gar nicht wissen. Zahnwasser 3. Ja, das... Sehen Sie den nächsten im Kino Zahnwasser 4. Zahnwasser 3 ist ein fließendes Gewässer mit mehr als 7 Kilometer pro Stunde. So. Und die Spree... Was macht das in Knoten? Die Spree ist Zahnwasser 1. Gibt es auch fürs iPhone? Kann man damit toll lernen? Und... Gut, Flashcards. Also, mein Lernprinzip Nummer 1 sind Flashcards. Man kennt vielleicht... Achso, du machst die selbst. Karteikarten. Ah, du musst die selbst. Nee, ich hab's also in dem Fall jetzt auf dem iPad digital, aber das Prinzip, um das Prinzip kurz zu erklären, für die Leute, die nicht wissen, was Flashcards sind. Das sind Karteikarten, die sieht man oft auch Leute in der U-Bahn oder manchmal, und man schreibt auf die eine Seite was rauf und auf die andere Seite quasi die Antwort. Ja. Im einfachen Fall lernt man damit Vokabeln, ne? Ja. Und das Coole an den Flashcards ist, man mischt die halt, dann hast du die Vokabeln, wir machen das jetzt mal ein Vokabelbeispiel. Black Stories. In unsortierter Reihenfolge, ne? Und also in zufälliger Reihenfolge, und dann nimmst du die Karte, überlegst, ob du es übersetzt kriegst, wenn das kannst du auf die Rückseite gucken, ob es stimmt. Wenn es stimmt, kannst du die Karte gleich wegwerfen, weil dann hast du es drauf. Und die Sachen, die du nicht drauf hast, die legst halt zur Seite, mischst die nochmal und lernst sie dadurch öfter, bis du sie kannst. Und das ist genau das, was dieses Programm macht. Das macht durch Zufall, also das dieses Flashcards-Programm Fehler. Zeigt. Nee, ich hab. War das ein Feature oder ein Bug? Nee, ich finde mal nicht den richtigen Knopf. Das Flashcard-Programm macht halt genau das, nur dass ich keine Papierkarten habe. Ja, gibt's fürs iPhone, glaube ich, auch. Kostet aber Geld. Zum Beispiel, wie wirkt sich der Luftdruck eines Schlauchbootes aus? Je höher, desto stabiler und desto besser die Fahreigenschaften. Ja, das ist aber nicht das, was ich meinte. Ich hatte eigentlich zu. Achso, ich hab. Guck mal, hier haben wir es auch. Welche zwei Gruppen von Kunststoff bei Kanus gibt es? GFK? Laminate und Thermoplast. Achso. Ja, gut, denn ich dachte, ich hätte hier diese Fragen für den Bootsführerschein. Aber die sind hier nicht bei. Jetzt müsst ihr die alles selbst eintragen, ne? Ja, also nee, man kann auch runterladen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei diesem Programm, das gibt Plattformen, wo man diese Karten runterladen kann. Also das Programm heißt Flashcards und es kostet Geld. Ne? Ja. Aber das lohnt sich. Wieso alles? Ja, es ist wirklich, das lohnt sich. Kann ich groß verstehen. Das hat hier, guck mal, das hat eine Verknüpfung zu dem Dienst Quizlet, zu dem Dienst Flashcard Exchange und eine öffentliche Bibliothek für die eigene. Und dann kannst du jede Thematik suchen und du findest halt auch, ich habe zum Beispiel, ich interessiere mich ja für Gebärdensprache, für amerikanische, ASL. Mhm. Ne, und dann habe ich hier zum Beispiel mir runtergeladen. Ach, da gibt es so noch Unterschiede zwischen Deutsch und... Ja, ja. Und ja, dann habe ich mir jetzt zum Beispiel Flashcards runtergeladen für zum Lernen von ASL. Flashcards also American Deluxe Sign. Light. Genau, das ist das. Deluxe Light. Also Deluxe Light ist natürlich gut, ja. Oh, 2,99, nee. Ja, das kann sein. Ich glaube, ich habe sogar 5 Euro oder so bezahlt. Oder 7 Euro oder was. Ja. Dibel. Ich weiß es nicht. 2,99. Ja. Ist auf jeden Fall, ja, du musst sie halt einmal eingeben, die ganzen Sachen, aber das lohnt sich wirklich, weil... Da gibt's noch Flashcard Blitz. Das ist, sag ich mal, Symbol. Das, genau, das oben ist das Richtige. Ja, das oben ist das Richtige. Mhm. Es gibt auch noch ein kostenloses, wobei ich sagen muss, dass mir das optisch nicht so zusagt. Ja. Warte mal, man kann ja Bootsführerschein, ich kann ja mal gucken, ob es da in dem System... Karten für gibt. Bindengewässer. Finde ich aber cool, dass du den Bootsführerschein machen willst. Also ist das jetzt schon fest? Also so gut wie, sagen wir es so. So gut wie mit dem Mac? Nee. So gut wie mit dem Football? Nee. Noch mehr. Noch mehr. Das noch ist schön. Besser. Also ja. Ja, darf man auch sagen, warum? Oder lässt euch das in einem falschen Licht dastehen? Na, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sage. Ich sag's jetzt einfach. Meine Eltern kaufen sich wahrscheinlich ein Boot. Cool. Ja. Ich dachte, ihr hättet schon eins. Und dann machen... Ja, dachte ich auch. Falsch gedacht. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall... Schifffahrtsführerpatent. Patent. Donaupatent. Hm, warte. Holger hatte ich nicht gehört. Da kam gerade im Publikum die Frage, was für ein Schiff. Ja, genau. Und das wollte ich jetzt zeigen. Also ey, die lade ich runter und ich mache mit Holger. Ja, Enrico Lest macht wahrscheinlich auch mit. Enrico Lest. Kennst du nicht? Ja, ja, natürlich. Yeah, durch die E-Mail. Ich habe so lange nicht mehr gehört. Ja, zeig mal. Was ist das für eine Marke? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch bis jetzt nur von Weitem gesehen. Ach, das würden sie gebraucht kaufen? Genau. Das steht okay. Jetzt bei so einem Verein. Ey, wenn ihr das und macht... Das kann man nicht hoch. Ja. Kostet zwischen 200 und 300 Euro. Das Boot? Nee. Achso, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade... Ja, ja. Ich weiß es, weil bei mir im Firmenumfeld... irgendwie allen Führerschein, Bootsführerschein ja. gemacht haben, weil wir nämlich immer mit den mit unseren Kunden, also weil wir das öftere mit unseren Kunden, die laden wir dann nach Berlin ein und dann sammeln wir die ein, dann fahren wir mit Motorbooten auf der Spree lang und grillen dann auf dem Boot und so. Cool. Ja. Und ich wollte gerade sagen, wenn du dann wenn du ein Boot und Führerschein hast, dann müssen wir unbedingt mal, ich fahre super gern durchs Regierungsviertel mit dem Motorboot. Da kommst halt also mit dem Kajak würdest du von da, wo wir losfahren würden, erstmal Jahre brauchen. Ja. Und außerdem darf man mit dem Kajak da nicht fahren. Ach so. Ja. Weil? Da dürfen nur motorisierte Boote über 5 PS fahren. Ach so. Durch Regierungsviertel. Und ich glaube, im Regierungsviertel ist sogar eine Mindestgeschwindigkeit. Ja. Wenn wir das kaufen, ich glaube, das hat sogar 140 PS. Na gut, voller das wird Knecker dir, durch Regierungsviertel. Ja, da sage ich dir so, wie es ist, ja. Also ich bin ja auch schon Boot gefahren. Ich glaube, man darf sogar, wenn jemand dabei ist, einen Führerschein hat, das heißt, ich bin sogar legal gefahren. Hm. Und die Sache ist die, wir hatten es halt eilig, wo wir Kunden einsammeln. Soll ich auch immer, wenn ich auf Arbeit fahre. Ja, du darfst aber auf der Spree, ich glaube, du darfst 8 km/h auf der Spree ungefähr fahren. Hm. Und da kommst du halt echt nicht vorwärts. Also das schaffst du ja mit dem Kajak fast beim Paddeln. Also im Kajak fahre ich, glaube ich, 6 Kilometer pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit und 10 im Sprint. Mhm. Ja, und ja, man darf halt auf der Spree nicht schnell fahren. Du darfst, glaube ich, auf Seen darfst du ein bisschen aufdrehen. Da hast du dann die Fahrrinne im See, da kannst du mal richtig Gas geben. Aber ansonsten ist mit Schnellfahren nicht... Wir sind auf dem See. Ab welcher Antriebsleistung braucht man ein Patent? Und was heißt ein grundsätzlich Patent? Sind alle Führer von Motorfahrzeugen mit einer Antriebsleistung ab 4,4 kW patentpflichtig. Patent also Führerschein, ne? Ja. Das heißt also 5, 6 PS. Ab 6 PS? Ja. Wenn's ab 5. Achso, der Befähigungsnachweis fürs Bootfahren heißt also Schiffsführerpatent. Mhm. Welches Patent machen Sie? Kennst Schiffsführerpatent 10 Meter. Was heißt denn das? Darf man 10 Meter weit fahren? Na, ich glaube, die Länge des Bootes. Ich habe eine einzige Frage gesehen. Hier steht 10 Meter bis zu 10 Meter, ja. Also ein PS unbeschränkt. Ja. Ah, ab 6 PS, unbeschränkte PS-Zahl, aber 10 Meter maximal lang. Ja. Verstehe. Das hat ja doch was mit der Beleuchtung zu tun. Das hat ja doch dein Vater. Nee. Nee, bei der Beleuchtung ist es so, ein motorisiertes Boot muss Grün- und Rotbeleuchtung haben, genau. Hm. Und zwar auf. Es gibt aber, glaube ich, auch noch Höhen. Ja, da ist eine weiße. Du hast insgesamt 3 Lichter am Boot. Du hast da gibt es auch noch grünes, bestimmte Höhen. Ein grünes ich glaub, links, ein grünes irgendwas war noch mit über 6 und unter 10. Oder? Grün links und rot rechts, glaube ich. Und dann hast du oben ein weißes Licht noch angemacht. Oder in der Mitte, besser gesagt. Ja. Ja. Und dann gibt es ja die Kennzeichnung mit Lampions und so. Und ja, ja. Lampions? Nee, die heißen so, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ganz schön heftig. Werde ich wohl lange lernen müssen. Ja. Sehr lange. Da knie dich mal rein. Vielleicht lohnt sich sogar die 2,99 Euro da anzulegen, um mit dieser App hier, wo ja, ich habe hier gerade Karten runtergeladen. Ich weiß gar nicht, ob das da richtig ist, weil ich kenne es mit ab 5 PS. Ja. Ja. Wer weiß. Ja. Wer weiß. Gut, Holger, ich würde vorschlagen... Halb Stunde darfst du schon wieder lernen. Ja, wir sind jetzt bei 2 1/4 Stunde. Hm. Wir ist fast alle. Wir haben, glaube ich, die Zeit, Wein ist alle, genau, und mein Rotwein ist alle. Hm. Wir haben die Zeit gut auf nachgeholt, glaube ich, die wir jetzt letzte Woche nicht gesendet haben. Was? Eigentlich ist wir noch viel mehr dran. Ja, na, wir müssen ja nun auch mal schlafen gehen. Auch mal schlafen gehen und unsere Zuhörer nicht quälen. Genau. Unserem dusseligen Gelaber. Das nächste Mal bring ich Lockstädter mit. Was ist ein Lockstädter? ein Schnaps, Quatsch, ein Kräuterlikör. Ah, da bist du bei mir nach falschen Adresse. Ja. Das ist ungefähr so wie jetzt so dieselbe Situation, wie als ich aus Köln zurück nach Berlin kam und der Taxifahrer zu mir meinte, als ich das Auto bestiegen habe. Habe ich das Auto bestiegen, sagt man so? betreten haben. Betreten, ja. Das war ein Bus, also betreten. Einsteigen. Ja. Als ich ins Auto stieg, sagte er zu mir, oder ins Taxi stieg, ja, und, heute Abend das Fußballspiel gesehen? Und dann habe ich auch gesagt, tut mir leid, falsche Adresse. Ja. Und dann war Schweigen. Ich glaube, der hat es eher so verstanden, ich möchte mich nicht mit ihm unterhalten. Ach so. Aber ich habe ihn taxitechnisch sehr ausgefragt. Ja. Und hat mir erzählt, na, ja, das können wir schnell noch machen, Taxi. Also, ich hatte ihn gefragt, wie das ist, ob er alle Straßen auswendig kennen muss oder so, oder warum die kein Navi benutzen, ne, weil du musst ja eine Taxiprüfung machen, dann musst du ja irgendwie ein paar Straßen kennen, und das ist tatsächlich so, also, er sagte, du musst ja richtig die Straßen lernen. Ich sage, wie machst du das? Fährst du dann durch die Gegend und guckst dir die Straßen an oder so? Bei Google. Ja. Nee, und das ist wohl so, sie müssten die großen Haupttangenten, nennt sich das, müssten sie kennen, und die größeren Seitenstraßen eben. Und dann kriegen sie so eine Aufgabe wie, fahr mal von da nach da, und welche großen Straßen kreuzt du, welche Sehenswürdigkeiten, und ja, sowas müssen die halt in der Prüfung können. Und sie sind verpflichtet, einen Stadtplan beizuhaben. Und Navi ist optional, müssen sie nicht bei haben. Ne? Ja. Aber nur Navi und Stadtplan reicht nicht. Nee, Stadtplan ist Pflicht im Taxi, ja. Ja, weil da und, die Batterien nicht alle gehen, ne? Nee, das wird wahrscheinlich alte Regeln sein, was ja. Ja, so, ne? Und auf jeden Fall ist es wohl auch so, wenn jetzt jemand sagt, wo er hin will, sie brauchen jetzt nicht irgendwie wirklich jeden Winkel kennen. Also der, sie können schon erwarten, dass der Fahrgast das ungefähr beschreiben kann. Ja, ja. Also was da in der Nähe ist. Ja, oder ja, genau, oder eine größere Straße. Genau. Hauptstraße. Ja, ja. Ja. Das hat er mir erzählt. Cool. Und dann, so ein Taxi zu kriegen, ist ja auch wie, hat so, also so stelle ich mir Straßenstrich dann auch vor, weil du der stand halt da, ne? Ich bin hingelaufen zu ihm und sage, bist noch frei? Und dann sagt er, ja. Du benimmst. Nee, warte, genau so kommst du nicht. Er sagte dann, ja, komm, steig ein. Ja. Und dann sage ich, fährst du da und dahin? Ja. Ich sag, nimmst du EC-Karte? Nee, ich hab nur Bargeld. Ich sag, was wird's denn kosten? Ja. Und dann sagt er, also, müssen die das auch wissen, so ungefähr? Er sagte, ja, so 20 Euro. Nee, 20? 25 Euro hat er dann, wird so 25 Euro kosten. Wo ich mir dachte, scheiße, ey, was führst du hier für ein Gespräch? Ja. Ey, das habe ich aber auch so gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, dann machen wir. Ja. Dann bin ich eingestiegen. Und dann waren es letztendlich 30 Euro, ja. Ach, da siehst du, da hatte ich einen besseren Taxifahrer in Leipzig. Also es waren 27 pro Trinkgeld, 30 Euro kam dann raus. Ja. Terminkalender hat mich erinnert, dass morgen ein Termin stattfinden wird. Was steht denn an? Ja. Nee, du warst in Leipzig? Ja, genau, ich war mal in Leipzig, in der Games Convention. Damals echt, war es gewesen? Ja, damals die erste. Cool. Nee, die zweite war das, glaube ich. Ja, ist egal. Und auf jeden Fall Taxifahrer und vom Hotel aus, wie viel kostet es denn? Er meinte, ungefähr 20 Euro. 20,73 Euro. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, ab geht er. Also Großraumtaxi, ne? Ja. Weil wir waren ein paar mehr Leute. Ja. Und auf der Autobahn war dann Stau. Und dann meinte er, okay, pass auf, wir machen 25 und ich brauche ich ja trotzdem hin in den Süd. Also Festpreis 25 ja, Euro. Cool. Ja, genau. Und dann standen wir ewig auf der Autobahn im Stau und dann hat er verkehrt da. Also was er eigentlich nicht darf, Sperrlinie kreuzen mit der Autobahn, da war kurz die Leitplanke zu Ende. Einfach auf der Autobahn umgedreht. Ja, ich kenne auch Leute, die das schon gemacht haben. Ich nicht. Nee, aber... Oh. Nee, nicht Julia. Nee. Ich wollte schon sagen. Meine Mutter hat mal auf der Autobahn gewendet, als sie noch unterbrochen, also als noch, ich glaube, da waren nicht immer durchgezogene Leitplanken. Und da hat sie halt gemerkt, dass sie auf der falschen Richtung ist und dann hat sie halt das Link auf der linken Spur... Hat sie gewendet, von links auf links. Ja, bei uns war es ja so, dass unsere Autobahn knackevoll war, also unsere Fahrtrichtung und die andere da sind ab und zu mal ein paar Autos vorbeikommen. Ja, ich habe auch im Sechssitzer gesessen. Also der hat mich da, deswegen dachte ich auch, war mir ein bisschen blöd jetzt, dass er wegen mir da mit seinem VW-Bus. War kein anderes da? Ein kleineres? Ich sage zu ihm, warum stehst du denn hier? Ist hier was gut mitzunehmen? Und er sagt, ja, weil er war in Mitte gewesen, ne, am Nikolaiviertel. Also ja, hier ist ordentlich abzugreifen abends, wenn die dann aus den Restaurants rauskommen. Ja. Und dann ist ja auch blöd und dann fährt er hier so zu an den Rand von Berlin, weißt du, und fährt halt dann wahrscheinlich leer wieder zurück. Ja. Aber das ist ja nicht mein Problem, dachte ich dann. Ja. Ich habe ihn ja gefragt. Weil ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, also ich bin damals, als ich beim Fernsehen gearbeitet habe, nachts immer mit Taxi nach Hause gefahren. Da habe ich schon die Erfahrung. Ja, nee, das haben die bezahlt. Ach so. Der Sender bezahlt. Ach so. Boah, und da habe ich die Erfahrung. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Taxifahrer dann sagten, oh nee, das ist uns zu weit außen und dann halt echt auch nicht gefahren sind. Weil wir waren zu blöd, dann wieder leer zurückzufahren. Ne? Ja. Und sitzt da sogar ab und zu mal der Fuchs auf der Bordsteinkante vom Taxistand vorne eingeschaltet. Ja, echt, ja? Ja, kannst du mal sehen, wie ruhig das hier am Rande von Berlin ist. Ich dachte, die gibt's ja nicht. Nee, als ich in München gearbeitet habe, musste ich meinen Flug immer selber bezahlen. Hm. Schön teuer, ne? Ging. Man verdient ja ihn noch mal. Hat sich irgendwie mit verrechnet. Ja. Ja. Ja, wie bei mir jetzt. Ja, lass uns Schluss machen. Genau. Unsere Beziehung endet jetzt hier. Lass uns unsere Hörerbeziehung für den Augenblick enden. Okay. Und dann haben wir uns ja hoffentlich bald wieder. Ach Mensch, bevor ich hier irgendwie Schluss machen kann, wir machen immer mit Musik. Und dein komisches Buch. Nee, wir machen heute keinen Spruch. Wir machen, wir haben schon viele dumme Sprüche hier heute. Wir haben ja genug Sprüche heute gemacht. Außerdem. Ja. Ja, ich, warum sehe ich hier keine Zeit, dann läuft doch. Genau, ja, dann Holger, es war mal wieder schön, mit dir zu sprechen. Endlich haben wir es mal wieder geschafft. Endlich haben wir es wieder geschafft. So, wir hören uns ja in 2 Monaten wieder. Genau. Und ja, egal, guckt einfach auf www.selfmedia.de/blog und ihr seht dann, wenn eine Sendung hochpoppt. Oder ihr habt uns bei iTunes abonniert, dann ist ja alles schick. Genau. Per RSS geht das übrigens auch. Steht alles auf der Seite, ja. Okay, gut, klappt schon. Genau, also dann macht's gut, wir hören uns demnächst. Genau, hoffentlich. Und ciao. Tschüss. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.